Der blau-rote Methusalem. Funkspiel nach dem gleichnamigen Buch von Karl May. Keiner, der dem blau-roten Methusalem einmal begegnet war, würde ihn je wieder vergessen. Er war damals in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts das lebendige Wahrzeichen der Universitätsstadt. Sein richtiger Name lautete Fritz Degenfeld. Er wohnte seit wer weiß wie vielen Semestern im Pfeffergässchen und studierte. Was wusste niemand zu sagen? Er war von hoher, breiter, wahrhaft hünenhafter Gestalt und trug einen blausamtenen Schnurrenrock, eine rote Weste, weiße Lederhosen und hohe, lacklederne Stulpenstiefel, an denen ungeheure Sporen klirrten. Sein Gesicht war von einem dunklen, wohlgepflegten Vollbart eingerahmt. Quer über dieses Gesicht zog sich eine breite Narbe. Sie teilte die Nase in zwei ungleiche Hälften, die vom lieblichen Fleischrot bis zu einem tiefen Rotblau leuchteten. Dieser Nase, seiner Kleidung und der Anzahl seiner Semester, die niemand mehr zählen konnte, verdankte er den Spitznamen Blauroter Methusalem. Täglich zur gleichen Stunde trat er aus dem Haus, in dessen Erdgeschoss der chinesische Teehändler Ye Qin Li einen prächtig eingerichteten Laden besaß, bog rechts in die Humboldtstraße ein und verschwand im Geldbriefträger von Ninive, einem von Studenten besuchten Lokal. Das war jedes Mal ein ins Auge fallendes Ereignis, denn dem blauroten Methusalem folgte stets sein Diener Gottfried Ziegenkopf, in der rechten Hand die Oboe, in der linken die Wasserpfeife seines Herrn. Eines Abends, gerade als sie in den Flur des heimatlichen Hauses einbiegen wollten, öffnete sich die Tür des Teeladens und sein Besitzer trat heraus. Ching. Ching, ching, mein lieber Ye Qin Li. Wollen Sie noch ausgehen? Che, che, chu. Ja, Herr. Auf die Polizei. So, so. Auf die Polizei. Am Ende haben Sie einen verlorenen Hausschlüssel gefunden. Oder sollen Sie in Strafe genommen werden, weil Ihr Tee verfälscht ist? Es gefällt Ihnen zu scherzen. Ye Qin Li wird niemals Strafe zahlen. Alle seine Waren sind echt, rein und spottbillig. Ich weiß. Sie sind ein Ehrenmann, lieber Ye Qin Li. Hätte sonst nicht die chinesische Sprache bei Ihnen erlernt. Oh, Sie waren ein guter und gelehrsamer Schüler. Es war eine Freude, Sie zu unterrichten. Ja, ja. Ich pflege alle meine Studien gründlich zu betreiben, sonst wäre ich heute nicht mehr auf der Alma Mater. Aber vielleicht wollen Sie mir sagen, was Sie zur Polizei führt. Ich habe einen Brief aus meiner Heimat erhalten zur Weiterbeförderung. Da der Name des Empfängers nicht im Adressbuch steht, will ich mich im Einwohneramt erkunden. Können Sie sich den Weg sparen, verehrtester Ye Qin Li. Ich werde nicht umsonst Methusalem genannt. Tausende kamen als grüne Füchse und gingen als bleiche Philister. Ich allein blieb und kenne alle Namen. Sie sind eingetragen in den noch ungedruckten Annalen meines Genius. Wie lautet die Adresse? Volksschullehrer Josef Ferdinand Stein oder dessen Verwandten. Früher wohnhaft Obergasse 12 Parterre. Der Mann steht nicht im Adressbuch, sagen Sie? Nein, Herr. Es gibt auch keinen Lehrer dieses Namens hier. Wahrscheinlich ist der Adressat verstorben. Eureka! Vielleicht ist meine Wirtin seine Witwe. Ihre Wirtin? Lieber Freund, vertrauen Sie mir den Brief einen Augenblick an. Ich reite im Galopp zur Witwe Stein. Hier, Herr, ist der Brief. Keine Angst, verehrtester Ye Qin Li. Ich werde ihn wie meinen Augapfel hüten. In ein paar Minuten bin ich zurück. Frau Stein, haben Sie früher mal Obergasse 12 Parterre gewohnt? Ja. Hieß Ihr Mann Josef Ferdinand? Ja. Er war Volksschullehrer, nicht wahr? Ja, aber wollen Sie mir nicht endlich sagen, was diese Fragen bedeuten? Es handelt sich um diesen Brief. Ich bin sicher, er gehört Ihnen. Nicht von der Post? Ja, woher kommt er? Aus China. Unser verehrter Ye Qin Li gab ihn mir. Wer könnte mir aus China schreiben? Sie müssen sich irren, Herr Degenfeld. Dieser Brief ist nicht für mich bestimmt. Doch, liebe Frau Stein, doch. Die Adresse stimmt haargenau. Bitte, Mutter, zeig mir den Brief. Ah, da ist ja der Filius. Onkel Methusalem hat recht. Der Brief ist an Vater gerichtet. Da Vater nicht mehr lebt, musst du den Brief öffnen. Mach du ihn auf, Richard. Von Onkel Daniel... Ich denke, der ist in Amerika verschollen. Er ist nicht tot, wie wir geglaubt haben. Er lebt und er lädt uns nach China ein. Ich soll erben, was ihm gehört. Junge, Richard, ist das wahr? Du kannst dich selbst davon überzeugen, Mutter. Hier steht es schwarz auf weiß. Wir sollen schreiben, wenn der Brief glücklich in unsere Hände gelangt ist. Onkel Daniel schickt uns dann das Reisegeld. Nein, Richard, ich bin zu alt für eine so weite Reise. Und allein lasse ich dich nicht fort. Soll das heißen, dass wir nicht nach China fahren? Ja, mein Junge, so leid es mir für dich tut. Aber Mutter... Keine Angst, mein Junge, du wirst nach China fahren, und zwar mit mir. Mit Ihnen? Du willst mich nach China begleiten, Onkel Methusalem? Ich und Gottfried Ziegenkopf. Gute Idee, nicht wahr? Dann wollen wir sofort an Onkel Daniel schreiben, damit er uns das Reisegeld schickt. Nicht nötig, ich lege das Geld erst einmal aus. Gottfried! Ja, was soll ich denn? Wir verreisen! Alle Juden, ja, ist da wohin denn? Nach China! Mit dem Schiff? Natürlich mit dem Schiff! Mir bleibt auch nichts erspart. Wieso? Wirst du leicht seekrank? Ungeheuer leicht. Mein echt germanischer Mann kann nämlich kein Wasser vertragen. Dann bleibst du am besten hier. Nicht ist! Wollte sagen, ich fahre mit. Wenn diese ganze Reise nach China nicht etwa nur ein Ulk ist, was sich ihr treuer Jottfried streng verbitten muss. Es ist kein Ulk, sondern ernst. Wir fahren zusammen mit Richard nach China. Zusammen mit Richard? Jetzt! Hör mal genau zu. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Morgen früh geht es mit dem ersten Zug fort. Ja. Zuerst in die Residenz der Gesandtschaft wegen. Gut. Jetzt geht es zur Bank, zur Polizei und in 100 Läden, um 1000 notwendige Sachen zu kaufen. Ja. Das heißt, zuerst muss ich noch mit dem verehrten Ye Kin Lee sprechen. Nun, Herr. Mein lieber Ye Kin Lee, ich habe alles zu Ihrer Zufriedenheit geregelt. Sie bringen den Brief nicht zurück? Nein, meine Vermutung hat sich bestätigt. Meine Wirtin, die Witwe Stein, ist die Empfängerin. Jetzt interessiert mich nur noch, wie dieser Brief in Ihre Hände gelangt ist. Durch meinen Lieferanten in Kanton, bei dem er für mich abgegeben wurde. Ich hoffe, es war eine wichtige Nachricht. So wichtig, dass wir sofort nach China aufbrechen werden. Sie selbst wollen nach Chungkuo, ins Reich der Mitte? Zusammen mit meinem Diener Gottfried und Richard Stein. Oh, wie ich Sie beneide. Richard Stein soll eine Erbschaft antreten. Von einem Chinesen? Von seinem Onkel Daniel, der sich übrigens noch bester Gesundheit erfreut. Ein Deutscher, der in China lebt? Daniel Stein ist nach Amerika ausgewandert, aber dann hat ihn ein Schiffsunglück nach China verschlagen. Er geriet in Gefangenschaft. Lange Zeit wurde er wie ein fremder Barbar behandelt. Wie ein Ijin, ich verstehe. Im Laufe der Zeit erlernte Daniel Stein die Sprache des Landes. Er trug chinesische Kleidung und nahm die dortigen Gewohnheiten an. Eines Tages entdeckte er durch Zufall eine Petroleumquelle. Er packte die Sache auf amerikanische Weise an und wurde ein reicher Mann. Jetzt sucht er einen Erben. Meine Aufgabe wird es sein, Richard Stein wohlbehalten bei seinem Onkel abzuliefern. Sie reisen also wirklich nach Chin, in mein heißgeliebtes Vaterland? Morgen schon, lieber Freund, ja. Verehrter Herr, Sie könnten mir einen so großen Dienst erweisen, dass selbst der größte Dank zu gering dafür sein würde. Ich werde tun, was in meinen Kräften steht. Worum handelt es sich? Bringen Sie mir mein Weib und meine Kinder mit. Mit dem größten Vergnügen, wenn es weiter nichts ist. Oh, leider ist das, was ich von Ihnen verlange, fast unmöglich. Die Behörde wird sich widersetzen. Keine Angst, mit den Herren Mandarinen werde ich schon fertig. Kein Chinese würde es schaffen, aber Sie sind kein gewöhnlicher Mann. Sie schrecken vor keinem Wagnis zurück. Sie werden List und Gewalt anwenden, um mich glücklich zu machen. Darum vertraue ich Ihnen. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Mein Wort darauf. Oh, ich bin fast sicher. Sie werden mir all das mitbringen, was ich bei meiner Flucht in China zurücklassen musste. Meine Frau, meine Kinder und mein Vermögen, das ich an einem geheimen Ort vergraben habe. Sie haben Ihr Vermögen vergraben? Warum haben Sie es nicht Ihrer Frau gelassen? Man hätte es ihr abgenommen. Sie müssen wissen, ich bin ein... Warum sprechen Sie nicht weiter? Ich werde Ihr Geheimnis nicht preisgeben. Mein Wort darauf. Also, was sind Sie? Ich bin ein zum Tode Verurteilter. Ja, ich hatte das Unglück, unter Verschwörern angetroffen zu werden. Oh, ich war unschuldig. Aber ich wurde bei den Verschwörern gesehen und musste fliehen, wenn ich nicht zum Tode verurteilt werden sollte. Ich fand gerade noch Zeit, um mich von meiner Familie zu verabschieden und meine Gold- und Silberwaren zu vergraben. Demnach soll ich jetzt den Schatzgräber spielen? Oh, ich werde Ihnen sagen, wo ich den Schatz vergraben habe. Was ich an Gold und Silber finde, werde ich Ihnen aushändigen, verehrter Yekin Li. Aber wo finde ich den Schatz und wo Ihre Familie? Sie werden das Gold und das Silber leicht finden, denn ich habe einen genauen Plan gezeichnet. Aber wo sich mein Weib und meine Kinder jetzt aufhalten, das weiß ich leider nicht. Nennen Sie mir den Ort, wo Sie sich von Ihrer Familie getrennt haben. Ich werde ihn aufsuchen. Und wenn ich Sie dort nicht finde, Ihre Spur verfolgen, wie der Indianer eine Fährte. Oh, ich werde Ihnen alles aufschreiben, was Sie wissen müssen. Dann ist alles klar. Betrachten Sie sich von diesem Augenblick an als meinen Kie Chei, als meinen außerordentlichen Bevollmächtigten. Ich frage Sie, ob Sie bereit sind, mir Ihr Kong Ke U zu geben, Ihr unverbrüchliches Ehrenwort. Ich werde stets in Ihrem Interesse handeln. Mein Wort darauf. Gleich morgen fahre ich nach China, zuerst mit dem Schiff bis Hongkong. Nun, Kommodore, wie steht's? Werden wir bald die Küste des Himmlischen Reiches zu sehen bekommen? Schätze, wir werden schon am Nachmittag vor Hongkong vor Anker gehen. Das nenne ich eine schnelle Fahrt. Oh, wir machen 17 Knoten. Von Singapur bis hierher haben wir nicht ganze 4 Tage gebraucht. Da soll dem Frick Turner Stick erstmal einer nachmachen. Gebe es ehrlich zu, Kommodore. Hätte nicht geglaubt, dass wir unser Ziel so schnell erreichen würden. Wissen Sie überhaupt, wie man dieses gelobte Land der Zöpfe begrüßt, Mr. Degenfeld? Ching Ching muss man rufen. Das ist der echt chinesische Gruß. Ja, Sie sprechen ein wenig Chinesisch, Kommodore. Wenig Chinesisch? Wenn Kapitän Turner Stick einmal ein Tau in die Hand nimmt, dann nimmt er es ganz... Soll das heißen, dass Sie geläufig Chinesisch sprechen? Oh ja, jetzt liegen Sie richtig, Mr. Degenfeld. Ja, warum haben Sie denn das nicht früher gesagt? Ach, ich mache nicht gerne viele Worte, Mr. Degenfeld, denn die chinesische Sprache ist die leichteste, die ich kenne. So? Mhm. Ich habe es immer für besonders schwer gehalten. Ja, schätze, da haben Sie ein falsches Segel gesetzt, Mr. Degenfeld. Was mich angeht, so ist das Chinesische mir geradezu angeboren gewesen. So wie der Walfisch im Wasser, so wälze ich mich in den Sprachen herum. Wenn ich mich nicht irre, gibt es im Chinesischen 9 verschiedene Dialekte. Merken Sie sich mal eines, Mr. Degenfeld. Im Chinesischen sind nur die Endungen wichtig. Was Sie nicht sagen, Kommodore. Ich bin imstande, Ihnen das ganze Chinesisch mit allen 9 Dialekten in 5 Minuten beizubringen. In 5 Minuten? Nein, Kommodore, ausgeschlossen. Warten Sie es ab, Mr. Degenfeld, warten Sie es mal ab. Jetzt nennen Sie mir einmal die Namen von ein paar chinesischen Flüssen und Städten. Von chinesischen Flüssen? Yangtze Kiang, Maseng und... Städte. Peking, Hongkong, Wusung. Halt. Das genügt. Da haben Sie bereits 5 Endungen. Ang, Eng, Ing, Ong und Ung. Mit Ihrer Hilfe schüttelt man das Chinesisch nur so aus dem Ärmel. Ja, ich bin da nicht so sicher. Abwarten, Mr. Degenfeld. Sie werden es erleben, wie ich mit den China-Männern parliere. Es geht übrigens schon los. Da kommt der Lotse an Bord. Ching, ching, ching. Nonsens, sagt einfach Welcome, Sir. Wir haben es nicht nötig, mit dem chinesischen Zopf zu wedeln. Oh, ihr seid kein Chinese, Lotsman. Ich bin ein guter Schotter aus Greenock am Clyde. Wisst ihr, wo die besten eisernen Schiffe gebaut werden? Können uns also in unserer Sprache verständigen. Entschuldigt, Sir, wollte euch nicht kränken. Sah nur eure chinesische Kleidung und wollte dem Gentleman hier beweisen, dass ich perfekt Chinesisch spreche. Sorg lieber dafür, dass ich einen guten Rum zum Willkommen erhalte, sonst gehe ich wieder von Bord. Und ihr könnt euch meinetwegen den Bug an der Lama-Insel einrennen. Folgt mir in die Kapitänskajüte, Lotsmann. Richard. Ja, Onkel Methusalem. Wie findest du unseren Kapitän? Schade, dass Mr. Turnerstick sein Chinesisch nicht anbringen konnte. Ein Glück für uns. Wir hätten dabei bestimmt nicht ernst bleiben können. Da hast du recht. Ich konnte mir jetzt schon nur noch mit Mühe das Lachen verbeißen. Ich fürchte, Mr. Turnerstick wird bei der Verständigung mit den Chinesen Schiffbruch erleiden. Zum Glück ist er ein umso besserer Seemann. Wir sind also glücklich am Ziel? Ja, Junge. Wir sind in Hongkong. Glauben Sie mir, Mr. Degenfeld, Sie werden es noch einmal bereuen, dass Sie keine chinesische Kleidung angelegt haben. Na, lieber Captain, wir können doch nicht alle als chinesische Mandarine herumlaufen wie Sie. Oh, das ist alles aus Seide und ganz echt. Habe es in Singapur gekauft. Dort habe ich mir auch die Aufschrift auf dem Fächer machen lassen. Ach, können Sie sie lesen? No. Mit der chinesischen Schrift stehe ich leider noch auf dem Kriegsfuß. Geben Sie mal her. Ja. Ich will versuchen, es zu übersetzen. Ja, mal zu. Ich bin gespannt, ob Sie das schaffen. Also, die erste Silbe macht mir noch Schwierigkeiten. Die Chinesen können kein R sprechen. Sie sagen dafür L. Demnach heißt das Ganze Tur Ning Sti King Kuon Gan Tafu Xiang. Ja, und das... Das heißt? Turner Steak, der große Generalmajor Exzellenz. Oh, sehr schön, nicht wahr? Was soll das bedeuten, Kapitän? Ein Generalmajor, wollen Sie sein? Noch dazu ein großer, das heißt wohl ein berühmter. Warum denn nicht? So gescheit wie ein chinesischer Generalmajor bin ich allemal. Aber wenn Sie nun beweisen sollen, dass Sie es wirklich sind? Wer das von mir verlangt, der bekommt es sofort bewiesen. Und zwar mit meinen beiden guten Fäusten. Ich schätze, das ist ein Ausweis, dem kein Chinese zu widerstehen vermag. Und Methusalem, schau mal. Was? Dort, der Mann da. Oh, das ist eine imposante Erscheinung. Alles, was recht ist. Alle guten Geister, was für ein gewaltiger Bau. Aufgeschlagen wie eine alte Fregatte. Und du steuert da geradeswegs auf unseren Tisch zu. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, guten Tag. Der Estate, das will ein Tafelchan. Setzen Sie sich. Machen Sie keine Umstände. Tun Sie, als ob Sie zu Hause wären. Üben ein unglücklich Nailpath. In Üben ein dick Steckelfarken. Stopp! Sie Nashorn. Papachei! Sie Flachskopf. Streichholzdürrer, trockener Schneider, Sie! Ich hab Hunger. Geben Sie mir Suppe und Kalbfleisch. Meine Herren, Sie sind schlecht. Oh, Sie sind schlechter. Sie sind die Allerschlechtesten. Sie sind meine Feinde. Übend vier saure Apen. Oh, herrlich, Mensch, herrlich. Vier Affen. Wissen Sie, was Sie sind, Herr? Sie sind der ausgezeichnetste Minenherr, der mir jemals vorgekommen ist. Aber ich bitte Ihnen, schonen Sie Ihren Korpus, sonst könnten Sie womöglich zerplatzen. Die Suppe, Sir. In Suppe ist besser, dann so ein bedorbenes Schaf. Hey, Kellner! Ja, Sir? Bringen Sie uns 5 gute Schlucke. 5? Ja, so sagte ich. Aber Sie sind doch nur 4. Wir sind 5, oder glauben Sie, der Minenherr, der hat keinen Durst. 5 gute Schlucke, wie eben? Das sind 20 Flaschen, Sir. Carol, willst du wohl laufen? Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Mr. Degenfeld, Sie scheinen die Bierpreise in Hongkong nicht zu kennen. Oh, mein lieber Captain, seien Sie unbesorgt. Meine Kasse stimmt. Ja, dann umso besser, Mr. Degenfeld. Das Bier, Sir. Wie ist es, mein Herr? Trinken Sie einen Schluck mit? Ja. Oh, meine Herren, Sie sind brave und tapfere Gesellen. Sie trinken ziemlich gut. Ich bin Ihr Freund und Bruder. Bitte reichen Sie mir die Hände. Hier haben Sie meine Hand, mein Herr. Und nun lassen Sie uns trinken. Prost! Prost! Gesundheit, meine Herren! Prost, Magen! Sie sind Deutsche, nicht wahr, meine Herren? Allerdings, allerdings. Ja. Ich bin auch in Deutschland gewesen. Ja, als Kaufmannsgehilfe in Köln am Rhein. Ja, damals war ich noch jünger als jetzt. Nein, wirklich? Ja, damals habe ich die deutsche Sprache erlernt. Das freut mich jetzt, sonst könnte ich mich gar nicht mit Ihnen unterhalten. Oh, die Freude ist beiderseitig, mein Herr. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin Willem van Aderbellenbosch und komme aus Java, wo ich Pflanzungen von Tabak und Reis besaß. Ich habe alles verkauft und will nur sehen, ob ich hier in China etwas Ähnliches finde. Etwas Ähnliches? Ja. Warum haben Sie denn dann dort verkauft? Wegen dem Klima, das ich nicht mehr vertrug. Also ich konnte nicht mehr essen und nicht mehr trinken. Ich schwamm zusammen, sodass ich jetzt gegen früher nur noch ein Gespenst bin. Dann möchte ich Sie früher gesehen haben, mein Herr, von Erdäpfelbusch. Damals aß ich vor 12 Heere, jetzt aber esse ich nicht mehr für einen halben. Oh, schrecklich. Nicht wahr? Ich bin ganz schwach geworden. Ja. Was nützt mir mein Silber und mein Gold, wenn ich nicht essen und nicht trinken kann? Darum bin ich nach China gekommen, um mich hier wieder dick und fett zu essen. Ja, hoffentlich ist dieses Vorhaben von gutem Erfolg. Oh, ja, wir wollen es hoffen, Herr. Ich heiße Fritz Degenfeld und werde der blaurote Methusalem genannt. Oh. Der blau-rote Methusalem? Ja. Ah, vermutlich ein Studentenname, wenn ich nicht irre. Sie irren sich nicht. Freut mich zu hören. Der junge Mann an meiner Seite ist der Gymnasiast Richard Stein. Daneben sitzt mein Diener Gottfried Ziegenkopf, genannt... Gottfried von Bouillon, wenn Sie gestatten. Und das hier ist unser Freund Tuning Steaking Kuonyang Tafu Tsiang. Ah, also ein Chinese... Vorhin sprach er aber Deutsch. Von Haus aus ist er Deutscher, ja. Da er aber jetzt aus dem Häuschen ist, dürfen Sie ihn ruhig für einen Chinesen halten. Entschuldigen Sie die Frage, aber wollen Sie auch nach China? Ja, wir fahren mit dem nächsten Dampfboot nach Kanton. Leider geht es erst in 3 Tagen, wie ich beim Konsul erfahren habe. Oder was denn? Wir sollen hier 3 Tage vor Anker liegen? Ja, wenn wir es nicht vorziehen, uns... auf einer chinesischen Dschunke einzuschiffen. Lass uns mit einer Dschunke fahren, Onkel Methusalem. Auch wenn die Fahrt länger dauert. Oh, eine Dschunke läuft ziemlich schnell, wenn sie guten Wind hat und mit der Flut aufwärts geht. Die Frage ist nur, ob wir uns einem solchen Fahrzeug anvertrauen die sollen. Die Kerle werden nicht wagen, mit einem Mandarin anzubandeln. Dann möchte ich auch keinen geraten haben. Dann fahren wir also mit der Dschunke. Ich weiß nicht. Der Eigentümer der Dschunke gefiel mir nicht sonderlich. Sein Gesicht flößte mir Misstrauen ein und seine allzu große Höflichkeit stieß mich geradezu ab. Das ist doch kein Grund zur Aufregung in einer Gegend, wo alle wie Spitzbuben aussehen. Schätze, das ist Geschmackssache. Also bei mir angeht, so stimme ich ebenfalls vor die Dschunke. Gottfried von Bouillon fürchtet sich vor keiner Visage nicht. Ich möchte so schnell wie möglich zu Onkel Daniel. Gut, nehmen wir also die Dschunke. Der Fahrpreis beträgt $1 pro Person. Dazu kommt ein Komtscha. Ein Trinkgeld. Wenn es die Herren recht ist, möchte ich mich anschließen. Einverstanden, Mina, einverstanden. Fahren wir zusammen nach Kanton. Riecht es hier nicht zum Entzücken? Ich glaube, es wird an Bord ein feines Diner abgehalten. Ich rieche Rumpsteak mit Smorkartoffeln. Auch Selleriesalat duftet. Kommt, Freunde, folgt mir an Deck und in den Speisesaal. Ich glaube, ihr denkt nur ans Essen, mein Herr. Ich wüsste nicht, was es Schöneres auf der Welt gibt, Herr Degenfeld. Schöne Wirtschaft hier an Bord. Sehen Sie sich nur den Burschen da am Ruder an. Es sieht nicht gerade vertrauenserweckend aus. Was meinst du, Gottfried? Die reinste Jauner-Visage ist das. Aber wie gesagt, ich fürchte solche Knöllchen nicht. Wir sollten mit ihm sprechen. Oh, wird sofort geschehen, Miner. Passen Sie auf, Mr. Degenfeld. Jetzt wird Frick Turnerstick Ihnen zeigen, wie man perfekt Chinesisch spricht. Lieber Turnerstick, vergessen Sie das Ching Ching nicht. Wir wollen die Höflichkeit nicht außer Acht lassen. Ja, keine Angst, Mr. Degenfeld. Es geschieht alles genau nach dem chinesischen Ritus. Gottfried, halt die Pfeife fest, dass du mir nicht lachst. Keine Bange, ich verzieh alles bloß keine Miene. Dann, jetzt geht's los. Ching Ching Ching. Wir seien die Passagiering und wollen Begrüßung die Chinesung an Boarding. Warum Sie nicht sprechen? Sie werden doch hoffentlich Hink Chinesisch verstehen. Ich lasse nur den Reinstenk und Feinstenk Dialektink Hörung. Verstanding? Ich will Antwort haben. Ich bin Bing Bing, ein Wukuan und heiße Turning Stinking und Schiffskapitänk und chinesischer Obermandarink. Entschuldigt, Herr, wer ist dieser erlauchte Herr? Meine ungehorsamen Ohren vermögen seine Worte nicht zu verstehen. Er ist ein Wukuan, ein Fuching seines Vaterlandes und bedient sich des höchsten Dialekts der Beamten von der Pfauenfeder, den andere nicht zu kennen scheinen. So muss es sein, Herr, denn ich verstehe diese Sprache nicht. Wir wollen uns also lieber der Sprache der Engländer bedienen, in der ich die weisen Herren wohl verstehen kann. Und wer seid ihr? Ich bin der O-Chang dieses Schiffes und fühle mich sehr geehrt, dass die weisen Männer diese unwürdigen Holzplanken betreten haben. Wir sind sehr froh, dass wir auf diesem Schiff die Überfahrt machen können. Da uns eine glückliche Fahrt prophezeit worden ist, wollen wir uns darüber freuen und diese Freude durch ein Mahl feiern, zu dem wir euch ehrerbietigst einladen. Oh, also hat sich meine Nase nicht kreiert. Schweigt, mein Herr. Wir dürfen die Einladung nicht annehmen, weil sie nicht schriftlich ergangen ist. Oh, das ist meine Machen, egal. Leider verstößt es gegen die chinesischen Sitten. Also Hunger, Hunger hätte ich, Mensch. Mir knurrt schon der Magen. Nun, Herr, nehmt ihr unsere Einladung an? Wir danken euch. Da wir wissen, was uns die Höflichkeit gebietet, bitten wir euch, euer Mahl allein zu verspeisen. Ach, lebt wohl, ihr Freuden eines guten Ätens. Mein armer Magen. Herr, wir meinen unseren Wunsch wirklich aufrichtig. Wir haben leider keine gedruckten Einladungen an Bord. Aber da ich Englisch spreche, meine ich meine Einladung nicht chinesisch. Darf ich das glauben? Ich bitte sehr darum. So will ich es wagen, die Einladung anzunehmen. Gott sei Dank. Gut, gut. Onkel Methusalem, wach auf! Herr Kapitän! Gottfried! Mein Herr, aufwachen! Man hat uns eingesperrt! Die Tür der Kajüte ist verschlossen! Sie werden jeden Augenblick kommen und uns holen! Da sind sie schon! Wahrhaftig! Ich höre Schritte! Wenn ich bloß wüsste, wie ich die Männer wach kriege! Man muss sie während des Essens betäubt haben! Sicher hat man ihnen Opium in den Wein getan! Ein Glück, dass ich keinen Wein getrunken habe. Mann, was ist das? Sie bohren Löcher in die Tür, um Gottes Willen. Wach auf, Onkel Methusalem. Aufwachen! Wir sind Räubern in die Hände gefallen. Der blau-rote Methusalem. Funkspiel nach dem gleichnamigen Buch von Karl May. Fritz Degenfeld, genannt der blau-rote Methusalem, war in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts das lebendige Wahrzeichen der Universitätsstadt und wohnte seit wer weiß wie vielen Semestern im Pfeffergässchen bei der Witwe Stein. Eines Tages war er plötzlich verschwunden. Niemand konnte sich das erklären, bis ein Gerücht durch die Stadt ging. Der blau-rote Methusalem war mit seinem Diener Gottfried Ziegenkopf und dem Gymnasiasten Richard Stein nach China gefahren. Er hatte sich erboten, Richard Stein, den Sohn seiner Wirtin, wohlbehalten bei Onkel Daniel in Kanton abzuliefern. Onkel Daniel, den ein abenteuerliches Schicksal nach China verschlagen hatte, hatte Petroleumquellen entdeckt und Richard zu seinem Erben ernannt. Der blaurote Methusalem hatte außerdem geschworen, dem chinesischen Teehändler Ye Qin Li, der jetzt im Hause der Witwe Stein wohnte, Weib, Kinder und Goldbarren mitzubringen, die der Chinese bei seiner Flucht in China zurücklassen musste. Die drei China-Fahrer machten die Reise nach Hongkong auf einem Schiff, das unter dem Kommando von Kapitän Frick Turnerstick stand. Dieser beschloss, seine Passagiere ins Innere des Landes zu begleiten. Er legte zu diesem Zweck chinesische Kleidung an, die ihn als Mandarin auswies. Im Hotel in Hongkong lernten die vier Reisenden einen dicken holländischen Pflanzer namens Willem van Aardappelenbos kennen, der sich ihnen anschloss. Da das planmäßige Dampfboot erst in 3 Tagen auslief, machten sie die Überfahrt auf einer Junke. Zuerst ging alles gut, obgleich ihnen die Mannschaft wenig Vertrauen einflößte. Sie wurden sogar zum Essen eingeladen. Aber dann, als die Männer wieder in ihrer Kajüte waren, begannen sie plötzlich um die Wette zu schnarchen. Gleich darauf machte Richard eine schreckliche Entdeckung. Onkel Methusalem! Onkel Methusalem, wach auf! Herr Kapitän! Gottfried! Mein Herr, aufwachen! Man hat uns eingesperrt! Die Tür der Kajüte ist verschlossen! Sie werden jeden Augenblick kommen und uns holen! Da sind sie schon! Wahrhaftig. Ich höre Schritte. Wenn ich bloß wüsste, wie ich die Männer wach kriege. Man muss sie während des Essens betäubt haben. Sicher hat man ihnen Opium in den Wein getan. Ein Glück, dass ich keinen Wein getrunken habe. Mann, was ist das? Sie bohren Löcher in die Tür, um Gottes Willen. Wach auf, Onkel Methusalem. Aufwachen! Wir sind Räubern in die Hände gefallen. Sie wachen nicht auf, was soll ich bloß tun? Das Loch in der Tür ist gleich groß genug. Dann werden die Räuber den Lauf eines Gewehres durch das Loch schieben und dann werden sie uns der Reihe nach erschießen. Halt! Hier sind die bewaffnet. Der Mine hat 2 Doppelbüchsen. Da stehen sie. Hoffentlich sind sie geladen. Es gilt. Ich darf nicht länger zögern, sonst ist es zu spät. Am besten ich ziele einfach auf die Tür. Oh. Hey, jemand schreit, das heft gebraten Kater. Noch mal Feuer, Jungs, und gut gezielt. Ruhe, sage ich. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Wer hat da geschossen? Wach auf, Onkel Methusalem, ich habe geschossen. Man will uns morden, wir befinden uns in großer Gefahr. Öffne die Augen. Wach auf, es gilt dein Ehrenwort. Hörst du dein Ehrenwort? Was? Dein Konkeru. Was? Du, Richard, was ist geschehen? Du musst sofort aufwachen. Warum? Weil man sonst hier ermorden wird. Was? Ermorden? Hast du meine Schüsse nicht gehört? Alle Wetter, träume ich. Oh, mein Kopf, was ist bloß mit meinem Kopf? Und warum liegen diese 3 wie tot am Boden? Man hat euch Opium gegeben, um euch zu betäuben. Was? Dann haben die Räuber uns hier eingeschlossen. Dann haben sie Löcher in die Tür gebohrt. Aber ich habe ihnen 2 Kugeln gegeben, die vielleicht getroffen haben. Du hast geschossen? Ja, Onkel Methusalem. Mit dem Gewehr von Min her. Was ist? Da. Ich habe ein Gesicht gesehen. Da, am Fenster. Ja. Jetzt sehe ich den Halunken auch. Warte. Mein Freund, das Spionieren wird ja gleich vergehen. So. Dem Burschen hätten wir zu einem unfreiwilligen Bad verholfen. Du hast recht, Richard. Wir befinden uns an Bord einer Raubjunke. Wir sind verloren, Onkel. Noch nicht, mein Junge. Noch lebt der olle Methusalem. Möchte wissen, was der Halunke am Fenster gewollt hat. Vielleicht wollte er einen Hi-Ju-Chang in die Kajüte werfen. Was ist das? Ein Gefäß der wohlriechenden Kräuter nennen es diese Kerle. Wir sagen dazu Stinktöpfe. Die chinesischen Seeräuber werfen solche Töpfe auf das Deck der Schiffe, die sie kapern wollen. Der entsetzliche Gestank betäubt die ganze Besatzung. Bist du sicher, dass die Räuber solche Stinktöpfe haben? Da! Überzeug dich selbst. Aber geh nicht zu nah ans Fenster, ja? Komm her. Neben dem Seil sehe ich einen Stück, an dem hängt ein solcher Topf. Pfui Teufel. Onkel Methusalem, sieh mal den Mine her. Ich glaube, er wacht auf. Ja. Jemand heeft welches Roten. Er heeft mich getroffen. Ich bin tot. Nein. Sie sind nicht tot, Mine. Sie leben. Sehen Sie mich an. Nein, ich bin gestorben. Nein, Sie sind nicht gestorben, sondern nur betäubt. Gut, Gut, dann schlafen. Nein, Sie dürfen jetzt nicht schlafen, Mine. Wachen Sie auf, öffnen Sie die Augen. Ich hab kein Ohr. Freilich haben Sie Augen, Sie müssen sie nur aufmachen. Ich hab nichts. Mine, haben Sie keinen Hunger? Wollen Sie nichts essen? Essen? Was habt ihr? Was essen Sie am liebsten? Gebraten Gans mit Kohlsla. Gänsebraten mit Krautsalat haben wir. Husi, die will ich haben. Erst müssen Sie aufwachen, Minher. Na also, das hätten wir geschafft, unser Minher ist wahr. Wenn auch mit List und Tücke. Mit List und Tücke? Und jetzt sagen Sie uns, wo Sie Ihre Munition haben, Minher. Wird höchste Zeit, dass ich die Gewehre lade. Da. Methusalem. Ich glaube, Gottfried und der Kapitän waren da. Guten Morgen allerseits. Oh, mein Kopf. Du dummer Kiel, du. Oh, hab ich eine Schlagseite. Aufstehen, Gottfried. Ja. Machen Sie auf, Kapitän. Wir sind in den Händen von Räubern. Räuber? Oh, die sollen Frick Turners Tick kennenlernen. Ich werde eine ganze Breitseite abfeuern. Leider sind wir nicht an Bord Ihres Schiffes, Kapitän. Erinnern Sie sich, wir befinden uns auf einer Räuberdschunke. Still. Jemand hat an die Tür geklopft. Shui Nuguai, wer ist draußen? Guten Abend. Nanu, das ist ja Deutsch. Wahrhaftig. Das ist ja der traute Abendgruß unserer geliebten Muttersprache. Wie hat denn der sich in die olle Dschunke verirrt? Sicherlich handelt es sich um eine Falle. Jemand kennt zufälligerweise diese beiden deutschen Worte. Es wäre diesen gelben Halunken zuzutrauen. Abwarten und Tee trinken, meine Herren. Fahren Sie fort, Ola Methusalem. Guten Abend. Wer ist draußen? Ein Freund. Ein Unglücklicher, der auch gefangen ist. Was wollen Sie? Hinein, zu Ihnen. Bleiben Sie im Gottes Namen draußen. Ich bin wirklich Ihr Freund. Ein Verräter sind Sie. Mein Name ist Liang Xi. Ein Chinese also? Und dann sprechen Sie Deutsch? Mein Herr hat es mich gelehrt. Wer ist das? Herr Sai Tai Nai in Hunan. Ach, das ist ein Schwindel. Sai Tai Nai ist kein chinesisches Wort und kein chinesischer Name. Ich kenne das Wort auch nicht, obgleich ich alle chinesischen Dialekte beherrsche. Beim Klabautermann, der Kerl ist ein Verräter. Hören Sie! Ja, Herr. Wie kommen Sie in die Gefangenschaft der Seeräuber? Genau wie Sie. Ich hielt Sie für ehrliche Leute. Wo trafen Sie die Dschunke? Im Hafen von Shanghai. Ich wollte in Geschäften nach Canton. Erst unterwegs merkte ich, in welche Gesellschaft ich geraten war. Man ließ mir die Wahl zwischen dem Tod und dem Mitmachen. Also sind Sie Seeräuber geworden? Nur zum Schein. Und man lässt Sie frei herumlaufen? Nur auf hoher See. Im Hafen nicht. In Hongkong bin ich in den Kielraum eingeschlossen worden. Nachdem man den Anker gelichtet hat, durfte ich wieder an Deck. Wer ist sonst noch draußen bei Ihnen vor der Tür? Niemand. Ich bin ganz allein. Aber man muss doch sehen, dass Sie mit uns reden. Man hat die Laternen gelöscht, damit uns kein anderes Schiff bemerkt. Wo ist der Ho Chang? Der Ho Chang schläft. Die anderen Offiziere auch. Nur der Tokung steht hinten am Steuer. Und die Matrosen? Es sind nur 3 Wachen an Deck. Die anderen schlafen alle, weil es bei Tagesanbruch viel zu tun geben wird. Werden Sie von diesen Wachen nicht beobachtet? Nein. Warum nicht? Einer steht oben am Innenbug. Er kann mich nicht sehen. Der zweite hält sich am Hintermast auf. Und der dritte schläft am Mittelmast. Wenn ich mich nicht irre, schlafen die beiden anderen auch. Sonderbar. Man fühlt sich also vor uns so sicher, dass man nicht einmal eine Wache vor unsere Türe stellt. Ja. Es wollte keiner her, weil sie schießen. Man hat ihre Tür so verrammelt, dass sie nicht öffnen können. Trotzdem fordern sie uns auf, sie hereinzulassen. Ich könnte die Barriere wegräumen. Halt! Warten Sie! Das klingt gut und erbärmlich. Der Kerl kann einem leid tun. Lassen Sie ihn also rein in die Jutestube oder Methusalem. Hören Sie, Liang Xi. Ja, Herr. Wir vertrauen Ihnen. Kommen Sie also herein. Vorsichtig. Nicht zu laut. Ich danke Ihnen, mein Herr. Nun habe ich wieder Hoffnung, dass ich von den Räubern freikomme. Sie besitzen Mut, Entschlossenheit und Waffen. Woher wussten Sie, dass wir Deutsche sind? Ich hörte den Ho Chang davon sprechen. Dürfen wir erfahren, in welchen Geschäften Sie unterwegs sind? Ich handle mit Kohlen. Im Auftrag des Herrn Sai Tai Nai? Sie mögen ihn nicht? Er scheint mir verdächtig, weil er keinen chinesischen Namen trägt. Darf ich fragen, ob Sie Chinesisch sprechen? Allerdings. Nun, dann werden Sie wissen, dass wir fremde Worte auf unsere Weise aussprechen. Es fällt uns schwer, gewisse Konsonanten zu gebrauchen. So sagen wir statt Spiritus zum Beispiel Supulitusu. Demnach hieße Seitainai in Wirklichkeit Stein. Ja, Herr, so lautet der Name. Herr Stein ist mein Prinzipal. Dieser Herr Stein wohnt in Hunan, also in Kanton. Bitte nennen Sie mir seinen Vornamen. Daninele. Also Daniel. Hast du gehört, Richard? Der Prinzipal von Liangxi ist mein Onkel Daniel. Dann haben Sie also den Brief erhalten? Sie wissen von dem Brief. Ich selbst habe ihn zu unserem Agenten nach Kanton gebracht, damit er ihn nach Deutschland weiter befördert. Auf der Rückreise bin ich in die Hände der Seeräuber gefallen. Wenn ich nicht irre, heißt der Ort, wo sich Herr Stein befindet, Ho-Ching-Ting. Ja, Herr. Ting heißt kleine Stadt, nicht wahr? Und Ho-Ching so viel wie Feuerquelle. Zu Deutsch würde es Feuerquellenstadt heißen. Aber Sie sprachen von Kohlen? Herr Stein hat zuerst Petroleum gefunden, dann Kohlen, zuletzt Gas, das dort aus der Erde strömt. Man kann damit Lampen zum Leuchten bringen. Wir werden uns bald mit eigenen Augen davon überzeugen. Aber zunächst müssen wir uns von den Seeräubern befreien. Wir befinden uns auf hoher See, Herr. Also können wir ihnen nicht davonlaufen. Sie uns aber auch nicht. Das ist richtig. Ärger scheint mir unsere Lage alles andere als rosig. Wie stark ist die Besatzung? Es sind über 60 Leute. Aber so viel habe ich nicht gesehen. Sie hätten sich vor euch verborgen, Herr. Wie sind Sie bewaffnet? Ziemlich gut. Nach hiesigen Begriffen. Dass Sie Stinktöpfe haben, wissen Sie ja bereits. Außerdem sind Kanonen vorhanden. Sie stecken unter Deck in Kisten und sollen bei Tage hochgewunden werden. Dann ist die Dschunke also jetzt zu einem Raubzug ausgelaufen. Der Ho Chang will auf Handelsschunken Jagd machen. Zuvor aber solltet ihr ermordet und ausgeraubt werden. Man hält euch für sehr reich. Was haben die Räuber für Handwaffen? Schwerter, Herr. Außerdem Beile und Messer. Viele schießen auch mit Pfeil und Bogen. Keine Feuerwaffen? Doch, Herr. Ein paar alte Pistolen und einige Luntenflinten. Kleine Fische für ihr Zeug von Bouillon. Herr, unsere Gegner sind übermächtig. Ach, wir sind zwar nur 5, aber mit 60 Chinesen nehmen wir es noch allemal auf. Oder wollen Sie lieber Seeräuber werden, um Ihr Leben zu retten, mein Herr? Ich nicht. Ich hab Gewehren. Ich bin ein Großfeldherr. Und du, Gottfried? Ta, mir bringen eine Handvoll Chinesen nicht aus der Fassung. Ich brauche bloß die Kerle mit meine Oboe anzublasen. Nun zu Ihnen, Kapitän? Oder fragen Sie noch, wollen Sie mich beleidigen? Nichts liegt mir ferner. Aber ich halte es für meine Pflicht, Sie zu fragen, bevor wir einen Beschluss fassen, dessen Ausführung mit Gefahren verbunden sind. Ich bin als Seemann in Gefahren groß geworden, Mr. Degenfeld. Mache jeden Handstreich mit. Liangxi? Ja, Herr. Wo schlafen die Matrosen? Unter Deck, bei den Kanonen. Und der Kapitän? Gewöhnlich in der Kajüte nebenan. Aber heute schläft er in der hinteren Kajüte, weil er ihre Kugeln fürchtet. Das erleichtert meinen Plan. Was haben Sie vor, Herr? Oh, er will das hele Rib im Picken. Oh, die ganze Schunke mitsamt die Bemannung kassiert. Donna und Doria, was werden Sie im Geldbriefträger von Nineveh vor Gesichter machen, wenn ich Ihnen das erzähle? Handstreich genau nach dem Geschmack von Frick Turners Deck. Sie haben die Wachen auf dem Deck vergessen. Keine Angst, werde gleich ein Wort mit Ihnen reden. Komm mit, Gottfried. Wir nehmen die China-Männer ein wenig bei der Kehle, wenn sie nicht schon schlafen. Halte dein Taschentuch als Knebel bereit. Mach ich. Psst. Da. Am Großmast steht der Erste. Erzähl. Der schläft wie in Abrahams Schoß. Pass auf, pack ihn bei der Kehle. Wenn er schreit, steck ihm dein Taschentuch in den Mund. Wer den Jud bedient? Gut. Gut gemacht. Der singt mal keinen Affen mehr in der Zauberflöte. Hier, fesseln mit dieser Leine. So. So. Nummer 1 ist verschnürt wie ein Paket. Nun komm nach vorn. Das ist Onkel Methusalem. Alles in Ordnung, mein Junge. Die Wachen auf Deck sind überwältigt. Jottfried hat aus alle hübsche Pakete gemacht, fehlt nur die Aufschrift Express. Die Post würde ihre Freude daran haben. Die Dummheit und Sorglosigkeit dieser Menschen ist noch größer als ihre Schlechtigkeit. Ihr dürft die Mannschaft nicht vergessen, Herr. Keine Sorge, lieber Herr. Jottfried hat höchstpersönlich die Luke zugenagelt, die zum Schlafraum der Mannschaft führt. Dummer Kiel, das nenne ich klug gehandelt. Bleibt nur noch der Ho Chang und die Offiziere. Liang Xi wird uns zu ihrer Kajüte führen. Ja, kommt, Herr. Kapitän. Minher, ja, folgen Sie mir und vergessen Sie Ihre Revolver nicht. Ich schätze, das wird ein böses Erwachen werden. Wir sind am Ziel. Herr, die Tür ist verschlossen. Der Riegel ist von innen vorgeschoben. Wächter, meine Herren, ich breck die Tür open. Sitzen bleiben! Oder ihr bekommt eine Kugel. Sie kuschen. Wer einen laut hören lässt, ohne dass ich es ihm erlaubt habe, der ist verloren. Sie? Sie sind es? Was wollen Sie von uns? Wir möchten uns für das Opium bedanken, das ihr uns in den Samhu getan habt. Das ist nicht wahr. Aus welchem Grunde hätten wir das tun sollen? Um uns zu ermorden. Tjena, Himmel, halten Sie uns für Mörder? Allerdings. Herr, ich werde sofort meine Leute rufen. Sie können bezeugen, dass wir ehrliche Menschen sind. Sitzen bleiben, sonst schieße ich! Herr, Sie irren sich. Der Himmel ist mein Zeuge. Wir sind Ihre Freunde. Haben wir Sie nicht sogar zum Kompit eingeladen? Ja, nur mit der Absicht, uns mit Opium zu betäuben. Herr, wer hat uns verleumdet? Liang Xi! Hier, Herr! Komm herein! Hier bin ich, Herr. Nun, Ho Chang. Wollen Sie leugnen, dass Liang Xi Ihr Gefangener ist? Warum antworten Sie nicht? Gut, wie Sie wollen. In Hongkong wird man Sie schon zum Sprechen bringen. In Hongkong? Kapitän Turner Steak, der hier in Kleidung eines Mandarinen vor Ihnen steht, wird die Junke zurück nach Hongkong steuern. Es wird Ihre letzte Reise sein. Meine letzte Reise? Wieso? Weil man sie in Hongkong aufhängen wird. Aufhängen? So pflegt man mit Seeräubern zu verfahren, wenn ich nicht irre. Herr, wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass wir keine Seeräuber sind? Kapitän, binden Sie die Kerle. Befehl, Ho Chang, ihr seid unsere Gefangenen. Aber wir bringen euch nicht zum Hing Quan, dem Justizmandarin, sondern zu unserem Konsulat. Dort werden wir auch das Schiff ausliefern. Herr, das dürfen Sie nicht. Schafft sie unter Deck, an einen sicheren Ort. Jawohl. Hola, Methusalem. Und Sie, Kapitän, übernehmen das Kommando. Wir werden Ihnen ein paar chinesische Matrosen hinaufschicken. Heyo, ihr Jungen! Aufpassen! Aufpassen! Aufpassen! All hand an Steuerring, boarding! Nehmt die Lebbrassen, hol scharf an, festziehen, ziehen, ziehung. Liang Xi? Ja, Herr? Ich möchte Sie etwas fragen. Ja, Herr? Kennen Sie meinen Landsmann Stein schon lange? Genau 4 Jahre nach Ihrer Zeitrechnung. Demnach sind Sie in der Provinz Hunan beheimatet? Nein, Herr. Ich stamme aus der Nachbarprovinz, Kwai Chu. So ein Zufall. Ich muss auch in die Provinz Kwai Chu. Das ist gefährlicher. Mag sein, aber ich habe mein Wort verpfändet. Ihr Kong Keu? Ja, mein Kong Keu. Demnach war der Mann, dem Sie Ihr Ehrenwort gegeben haben, ein Chinese? So ist es. Sagen Sie, Liang Xi, kennen Sie sich in Kwai Chu gut aus? Nicht besonders. Ich muss meine Heimat seit 8 Jahren meiden. Der Chinese, dem ich mein Ehrenwort gegeben habe, ebenfalls. Es scheint in der Tat in Kwai Chu nicht ungefährlich zu sein. Mein Vater musste vor 8 Jahren fliehen. Ich war damals 16 Jahre alt. Was hat er verbrochen? Nichts, Herr. Er war unschuldig. Trotzdem musste er fliehen? Herr, Sie werden vielleicht wissen, dass die Taipings eine neue Religion gründen und die herrschende Dynastie stürzen wollten. Mhm. Einer der Unterführer war ein Jugendfreund meines Vaters. Er suchte uns auf und wohnte ein paar Tage bei uns, ohne dass wir ahnten, dass er zu den Taipings gehörte. Ach so. Und wie geht es weiter? Der Mann wurde bei uns gefunden. Er wurde verhaftet, genau wie mein Vater. Zum Glück befand sich in dem Gerichtsgebäude ein Beamter, der meinen Vater schätzte. Mhm. Der ließ ihn eines Nachts aus dem Kerker entkommen. Mein Vater kam noch einmal zu uns, aber nur, um sich zu verabschieden. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Ja, und in welcher Stadt war das? Es war in Zhenghu. Jetzt sagen Sie mir noch, wie Ihr Geschlechtsname lautet. Pang, Herr. Pang? In Zhenghu? Ich weiß, es ist unhöflich, aber würden Sie mir auch Ihren Milchnamen nennen? Mein Milchname ist Fuku, was Ursache des Glücks bedeutet. Wenn ich nicht irre, heißt Ihre Mutter Hao Keu. Woher wissen Sie das? Sie haben einen Bruder und zwei Schwestern. Ja. Der Bruder heißt Yin Qian, Güte des Himmels, und die Schwestern Mei Pao und Sim Ming, was in unserer Sprache so viel heißt wie schöne Gestalt und Herzenslicht. Herr, woher kennen Sie... Ihr Vater heißt Ye Qin Li, nicht wahr? Herr, wer hat Ihnen diesen Namen genannt? Ihr Vater selbst? Mein Vater, er lebt also. Ja, er lebt. Oh Himmel, was für eine Nachricht. Da habe ich bereits einen Teil meiner Aufgabe erfüllt, indem ich Sie gefunden habe. Jetzt muss ich nur noch die anderen Familienmitglieder suchen. Sie wissen nicht, wo sie sich aufhalten. Nein, Herr, wir mussten uns damals alle trennen. Wir werden sie trotzdem finden. Schiff, ahoi! Ein Schiff? Wo? Kommt direkt der Mann auf uns zu. Kapitän! Mr. Degenfeld, was meinen Sie, was das für ein Schiff ist? Ja, es ist ein Kriegsschiff. So viel steht fest. Und zwar ein Kreuzer, ganz aus Stahl gebaut. Ich möchte mit dem Kerl nicht in Konflikt geraten. Vermutlich ein Engländer. Er hat keine Flagge gesetzt. Was war das? Ein Warnschuss. Genau vor unserem Bug. Verdammt, man hält uns für Seeräuber. Ich schätze, die werten Herren haben keine Ahnung nicht von unserer geschätzten Anwesenheit. Da. Jetzt hissen Sie die blaue Divisionsflagge. Das sind Engländer. Stoppen Sie, Kapitän. Ei, Sir. Bramsegel, vier Ring. Vier Rang! Junge. Die Herren Engländer haben aber eine Menge Knoten drauf. Sieht fast so aus, als wollten sie uns rammen. Ja, keine Angst. Die drehen bei. Da, was habe ich gesagt? Da steht einer mit einer Flüstertüte. Ja. Schuien ahoi! Lantau schuihoi! Heiliger Klabautermann, das soll doch nicht etwa Chinesisch sein. Da ist ja keine einzige Endung in. Natürlich ist das Chinesisch, er ruft. Schiff ahoi! Ist das die Königin des Wassers? Du musst darauf antworten, Onkel Methusalem. Ja, mein Junge, ich werde antworten. Schreien musst du, Onkel Methusalem. Piratenschunke, Schui, Hoi, von 5 Europäern aufgebracht. Stecken 60 Mann im Raum. Haben Luke vernagelt. Bitten um schnelle Hilfe. Wer sind Sie? 3 deutsche Studenten, ein holländischer Pflanzer und Frick Törnerstieg. Ein deutsch-amerikanischer Handelsschiffskapitän. Törnerstick, wo steckt Kapitän Törnerstick? Hier bin ich. Wahrhaftig, ihr seid es. Ja, Kapitän Beagle, wenn ich nicht irre. Ja, aus Liverpool. Oh, jay, das ist aber eine Überraschung. Hallo, Törnerstick, komme zu Ihnen an Bord. Ehrlich gesagt, lieber Törnerstick, hätte Sie beinahe nicht erkannt. Wie kommen Sie in diese chinesischen Gewänder? Ja, ich pflege mich immer wie die Bewohner des Landes zu kleiden, das ich gerade aufsuche. Diesmal begleite ich meine Freunde ins Innere Chinas. Da haben Sie also per Zufall diese Raubschunke gekapert. Oh, schätze, es gibt noch ein schönes Stück Arbeit, bevor wir die gelben Halunken an Bord Ihres Kreuzers haben. Die Piraten haben sich unter Deck verschanzt, nachdem wir die Luke vernagelt haben. Sie werden kaum freiwillig herauskommen. Meine Soldaten werden Ihnen schon einheizen. Ja, alles schön und grün. Aber wie ich den ollen Methusalem kenne, wird er alle Blutvergießen vermeiden wollen. Eureka! Ich hab's. Ja. Was haben Sie, Sir? Ich weiß, wie wir die Piraten an Deck bekommen. Ach, reden Sie, wir werden sie mit ihren eigenen Stinktöpfen ausräuchern. Beim Klabautermann, das gönne ich diesen Halunken. Ich werde gleich alles vorbereiten. Achtung! 18! Achtung! Donnerwetter, pfui, das riecht nach 100 Düsen Nilpan. Bin ganz Ihrer Meinung, geschätzter Mine. So weit von Ihr Stank war doch nicht da, Mensch. So was kriegen nur die Chinesen fertig. Die Stinktöpfe sollen leben, sonst befänden sich die Piraten noch unter Deck. So sind sie nur so ans joldene Tageslicht gepurzelt, kreuz und quer durcheinander, wie hyptonisiert von die Stinktöpfe. Jetzt sind alle Piraten gefangen und an Bord des Kreuzers. Und wir rauschen ganz gemütlich nach Hongkong zurück, immer in Kielwasser vons Kriegsschiff. Onkel Methusalem. Was? Ich habe chinesische Stimmen gehört. Wo? Ich weiß nicht, irgendwo hinten im Schiff, unter Deck. Mensch, sollten wir noch ein paar von Dialogen vergessen haben? Da sehen wir nach, komm. Ja, da ist wirklich jemand. Chinesen, bin ich nicht irre. Möglich, dass der Hu Chang sie hier zur Strafe eingesperrt hat. Sie scheinen hinter dieser Tür zu stecken. Was sagen die? Ich kann kein Wort verstehen. Sie rufen um Hilfe. Aha, werde mir die Halunken gleich mal vornehmen. Halling, Halung! Wer ist da drin? Im Kasten? Los, Kapitän! Brechen wir die Tür auf! Meine Herren, bend ü vorsichtig! Ach, alle zusammen! Lass mich das machen! Wer seid ihr? Ich bin der Tong Chi und das ist der Hoposo. Sie sind keine Piraten? Juju! Nein, nein! Nein, wir gehören nicht zu diesem Gesindel. Die Piraten haben mich überwältigt, als ich die Dschunke im Hafen von Canton kontrollierte. Mich haben sie auf der Straße überfallen und auf das Schiff gebracht? Gut, wir werden das nachprüfen. Herr, was gibt es? Der Einzige. Der eine ist mir bekannt. Tong Chi ist ein hoher Magistratsbeamter. Ah. Er erhebt die Steuern, kommandiert Soldaten und Polizisten und überwacht auch die Fremden. Er kann ihnen sehr nützlich sein. Und der andere? Ja, den anderen kenne ich nicht. Aber Hoposo heißen die beiden Beamten, die alle Schiffe im Hafen von Canton beaufsichtigen. Danke, Liangxi. Das genügt. Meine Herren, wie ich höre, sind Sie Mandarine. Che, che, hohe Mandarine. Sie haben Glück. Dieser Chinese hat einen von Ihnen erkannt. Sie sind frei. Dürfen wir noch eine Bitte aussprechen? Sprechen Sie. Es darf niemand erfahren, dass wir in der Gefangenschaft der Piraten waren. Wir wären alle unsere Ämter los. Wir wären entehrt und könnten uns nirgends mehr sehen lassen. Sie brauchen keine Angst zu haben, wir werden es keinem erzählen. Die Piraten haben uns unsere Zöpfe abgeschnitten und unsere Gewänder fortgenommen. Ohne die äußeren Zeichen unserer Würde sind wir verloren. Ich werde in Hongkong neue Gewänder und neue Zöpfe kaufen. Das wollen Sie wirklich für uns tun? Allerdings, das heißt, ich habe auch einen Wunsch. Oh, ist schon erfüllt. Sofern es in unserer Macht steht. Ich habe gehört, dass Sie alle Fremden überprüfen. Wir müssen in Geschäften nach Canton. Sie könnten dafür sorgen, dass wir ungehindert reisen dürfen. Woher, wenn Sie nach Canton kommen, müssen Sie in mein Haus kommen und meine Gäste sein. Sie und Ihre Freunde. Gut, wir nehmen Ihre Einladung an, Herr Tong Chi. Wir werden nach Canton kommen in Ihr Haus. Zunächst aber müssen wir dafür sorgen, dass den Piraten der Prozess gemacht wird. Herr, ich werde Ihre Ankunft mit Ungeduld erwarten. Der blau-rote Methusalem. Funkspiel nach dem gleichnamigen Buch von Karl May. Fritz Degenfeld, genannt der blau-rote Methusalem, war in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts das lebendige Wahrzeichen der Universitätsstadt und wohnte seit wer weiß wie vielen Semestern im Pfeffergässchen bei der Witwe Stein. Eines Tages war er plötzlich verschwunden. Niemand konnte sich das erklären. bis ein Gerücht durch die Stadt ging. Der blaurote Methusalem war mit seinem Diener Gottfried Ziegenkopf und dem Gymnasiasten Richard Stein nach China gefahren. Er hatte sich erboten, Richard Stein, den Sohn seiner Wirtin, wohlbehalten bei Onkel Daniel in Kanton abzuliefern. Onkel Daniel, den ein abenteuerliches Schicksal nach China verschlagen hatte, hatte Petroleumquellen entdeckt und Richard zu seinem Erben ernannt. Der blaurote Methusalem hatte außerdem geschworen, dem chinesischen Teehändler Ye Qin Li, der jetzt im Hause der Witwe Stein wohnte, Weib, Kinder und Goldbarren mitzubringen, die der Chinese bei seiner Flucht in China zurücklassen musste. Die drei China-Fahrer machten die Reise nach Hongkong auf einem Schiff, das unter dem Kommando von Kapitän Frick Turnerstick stand. Dieser beschloss, seine Passagiere ins Innere des Landes zu begleiten. Er legte zu diesem Zweck chinesische Kleidung an, die ihn als Mandarin auswies. Im Hotel in Hongkong lernten die vier Reisenden einen dicken holländischen Pflanzer namens Willem van Aardappelenbos kennen, der sich ihnen ebenfalls anschloss. Die Fahrt nach Kanton machten die Reisenden auf einer Dschunke. Dabei wären sie beinahe in die Hände von Piraten gefallen. Dank ihrer Wachsamkeit entgingen sie nicht nur dem Tode, sondern konnten auch die Besatzung der Raubdschunke gefangen nehmen und den Richtern übergeben. Ganz nebenbei befreiten sie auch die Gefangenen der Piraten, einen Chinesen namens Liang Xi, der sich bald als einer der gesuchten Söhne des chinesischen Teehändlers entpuppte, und den Mandarin Tong Chi, der die Reisenden in sein Haus in Kanton einlud. Der blaurote Methusalem nahm die Einladung für sich und seine Freunde an. Gleich am Tage ihrer Ankunft, als sie im dunklen Garten des Mandarin Lust wandelten, wurden sie unbemerkt Zeuge eines Gespräches, das ihnen neue Abenteuer bescherte. Es begann mit einem Pfiff, der jenseits der Gartenmauer ertönte. Ching Tabang! Schrei nicht so! Es braucht niemand zu hören, was wir zu besprechen haben. Hast du über meinen Vorschlag nachgedacht? Ja. Und? Was hast du beschlossen? Ich kann es nicht tun. Warum nicht? Es ist zu gewagt und bringt nichts ein. Ich habe dir 1000 Li geboten. Hast du das vergessen? Das ist zu wenig. Um einen Gott zu stehlen? Ich soll den Gott auch in die Stadt bringen und ihn im Garten deines Nachbarn vergraben. Das ist eine dreifache Mühe. Gib mir also 3000 Li. Ich gebe 1000, nicht mehr. Der ältere Herr mag bedenken, dass der Gott aus Metall und halb so groß wie ich ist. Ich muss ihn in eine Sänfte setzen. Um sie zu tragen, braucht man 2 Männer. Ja, das ist wahr. So gib mir wenigstens 2000. Gut, ich will dir 2000 geben. Vorausgesetzt, dass kein Verdacht auf mich fällt. Alle Schuld wird auf Fu Xin, deinen Nachbarn, fallen. Komm morgen um dieselbe Zeit hierher. Dann werde ich dir das Geld geben. Dann soll es also gleich heute geschehen. Je eher, desto besser. Damit Hu Xin endlich für seine Beleidigung bestraft wird. Wird der ältere Herr mir sagen, wodurch ihn sein Nachbar Hu Xin beleidigt hat? Hu Xin lockt die Käufer so geschickt an, dass ich oft ganze Tage im Laden sitze, ohne einen Li einzunehmen. Darüber ärgerte ich mich und sagte ihm, dass er die Tochter eines Teu, eines Bettlerkönigs, zur Frau habe. Darauf beschimpfte er mich öffentlich. Er sagte, er könne nachweisen, dass ich kein ehrlicher Goldschmied sei, da ich mit geringem Metall arbeite und mich an der falschen Waage bediene. Außerdem behauptete er, dass einige meiner Ahnen durch den Henker gestorben seien. Oh, diese Beleidigung ist allerdings todeswürdig. Niemand lässt seine Ahnen beschimpfen. Hast du noch eine Frage? Nein. Ich kann mich also auf dich verlassen. So wie immer. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich für meinen hochgeehrten Alten stehlen gehe. Bis morgen also. Ching, ching. Ching. Liao. Habt ihr das gehört? Psst, nicht so laut, oder Methusalem. Psst, keine Bange, Gottfried. Sie sind weg. Schön, Etland, wo nicht mal die Jötter vor die Spitzbuben sicher sind. Was sagen Sie dazu, mein Herr? Was ich sag? Das ist unerhört. Na ja, komm, sind wir hier geschneit. Da wären wir auch schon Mitinhaber einer solchen Kriminalgeschichte. Was hier denken Sie zu tun, oder Methusalem? Na, was meinst du, Gottfried? Also, wenn Sie mir fragen, ich würde mir in diese jöttliche Sänftenwanderung ja nicht einmischen und es dem Idol überlassen, sich seiner Haut zu wehren. Du vergisst aber, dass ein Unschuldiger als Schuldiger hingestellt werden soll. Ergo halte ich es für unsere Pflicht, das zu verhindern. In diesem Fall würde ich vorschlagen, die Sache bei der Obrigkeit anzuzeigen. Beim Staatsanwalting, wie unser lieber Turnerstrick sagen würde. Ja, bravo, bravo, Gottfried. Sie nehmen sich meine Lehren zu Herzen. Wenn Sie dabei beharren, dann werden Sie bald ebenso gut chinesisch sprechen wie ich. Ja, da ist mir übrigens noch was aufgefallen. Da wohnen doch tatsächlich zwei Jolt-Schmiede Tür an Tür. Das ist doch kein Zufall, lieber Gottfried. In China wohnen alle Vertreter eines Berufsstandes in einer Straße. Gleich neben dem Haus unseres Mandarin zweigt die Straße der Goldschmiede ab. Ach so, ja. Der langen Rede kurzer Sinn. Was schlagen Sie vor, dass wir tun sollen, verehrter Methusalem? Na, was? Ich werde diesen Hu Xin aufsuchen und ihn warnen. Toll. Verehrter Herr Hu Xin, ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Sie? Mit mir? Es handelt sich um Ihr Leben. Um mein Leben? Dir nach, oh mein Himmel. Weshalb soll ich sterben? Bin ich krank? Nein, Sie sollen hingerichtet werden. Herr, ich bin kein Verbrecher. Das weiß ich. Aber es kommt auch vor, dass Angeklagte unschuldig verurteilt werden. Wessen will man mich anklagen? Sie sollen ein Götterbild geraubt haben. Ein Götterbild? Das wäre freilich ein Verbrechen, das mit dem Tode bestraft wird. Ich bin gekommen, um Sie zu warnen. Herr, man kann mich nicht verurteilen, weil ich die Tat nicht begangen habe. Ich bin ein Deutscher und Gast bei dem Mandarin Tong Chi. Sie sind einer der fünf fremden Herren? Ja, ich bin einer von Ihnen. Oh, dann bin ich ganz unwürdig der hohen Ehre, die Sie mir erweisen. Fremde Herren, die der Mandarin Tong Chi zu sich einlädt, müssen in Ihrem Land die höchsten Stellen begleiten. Ich bin viel zu gering, als dass ich Ihnen ins Angesicht blicken darf. Und nun sind Sie gekommen, um mich über eine drohende Gefahr zu benachrichtigen. Ich hörte zufällig von einem Komplott, das man gegen Sie schmiedet. Ein Komplott? Gegen mich? Ein Feind von Ihnen will ein Götterbild stehlen und in Ihrem Garten vergraben lassen. Wenn er dann Anzeige erstattet, so wird man das Götterbild bei Ihnen finden und Sie als Dieb und Tempelschänder zu Tode verurteilen. Oh, welch ein Unglück! Ich bin verloren. Noch nicht, verehrter Hu Xin. Ich weiß, dass Sie ein ehrlicher Mann sind und werde Ihnen helfen. Herr, wer will mir so übel mitspielen? Kennen Sie keinen Menschen, der Sie so hasst, dass er Sie vernichten möchte? Nur einen. Wing Khan, meinen Nachbarn. So kennen Sie Ihren Feind. Wing Khan will sich rächen, weil Sie ihn beleidigt haben. Wing Khan hat mich zuerst gekränkt. Sie haben eine Tochter des Bettlerkönigs zur Frau, nicht wahr? Herr, woher wissen Sie das? Ich hörte, wie Wing Khan darüber sprach. Sie sind fremd in diesem Lande, Herr, und Sie wissen nicht, dass dies eine schwere Beleidigung ist. Kein braver Mann spricht von dem Weib eines anderen. Ich weiß, dass Wing Khan ein Schurke ist. Ich nahm ein Mädchen zum Weib, ohne zu wissen, dass es den T.U., dem Bettlerkönig, zum Vater hatte. Ich war arm und der T.U. hat mich zum reichen Mann gemacht. Muss ich ihm und seiner Tochter nicht dankbar sein? In meinem Vaterland ist es keine Schande, die Tochter eines Bettlers zu heiraten. Das gilt auch für die Tochter des Bettlerkönigs. Bei uns gibt es keine Bettlerkönige. Dann ist Deutschland ein armes Land. Wieso? Woraus schließen Sie das? Weil die Menschen dort keine Mittel besitzen, um sich von der Zudringlichkeit der Bettler zu befreien. Und das besorgt bei uns die Polizei. Bei uns, Herr, darf sich kein Polizist an einem Bettler vergreifen. Man muss sich an den Bettlerkönig wenden. Kauft man sich bei ihm durch eine Summe los, so erhält man einen Zettel, den man an seine Türe klebt. Dann gehen die Bettler vorbei. Dann hat der Bettlerkönig mehr Macht als der Vizekönig einer Provinz. Da haben Sie recht, Herr. Ja, so handelt Wing Khan sehr unklug, wenn er den Schwiegersohn des Bettlerkönigs beleidigt. Oh, ich könnte mich an Wing Khan rächen, das weiß er. Darum will er mir zuvorkommen und mich und meine Familie verderben. Verehrter Hu Xin, ich werde das verhindern. Würden Sie mir sagen, wie Sie das bewerkstelligen wollen? Wir werden den Dieben in der Gasse hinter den Gärten auflauern, wenn sie das Götterbild in der Sänfte bringen. Dann werden wir sie überwältigen und das Götterbild statt in Ihren Garten, verehrter Hu Xin, im Garten Ihres Nachbarn vergraben. Bei Wing Khan? Ja, wir werden Wing Khan das Schicksal bereiten, das er Ihnen zugedacht hat. Oh Herr, ich flehe zu meinen Ahnen, dass Sie mit Ihrem Plan Erfolg haben. Nur, Allah Methusalem, wie steht das? Gut, lieber Gottfried. Alles hat wie am Schnürchen geklappt. Nun mag Wing Khan Anzeige erstatten. Ich schätze, der Olle Jolt-Schmied wird sich damit ganz hübsch in Fettnäppchen setzen. Ah, er hat auch nicht anderes verdient. Da haben Sie recht, mein Herr. Soweit gehört hinter Jittern. Der Kerl gehört an die höchste Rage hängen. So ein Schurking, verdammt. Na nü, was ist das? Mensch, jetzt geht der Rummel los. Wo wollen Sie hin, edler Methusalem? Zum Mandarin. Ich halte es für das Beste, wenn ich mich jetzt in der Nähe unseres Gastgebers aufhalte. Bestimmt wird Winkler nicht lange warten, bis er bei Tong Chi erscheint. Verehrter Herr Tong Chin, darf ich fragen, was dieser Lärm bedeutet? Die Wächter verkünden, dass ein Verbrechen geschehen ist. Was für ein Verbrechen? Aus dem Piktian Chufen sind zwei Götter geraubt worden. Heute? Zu Beginn des Ziyue Chi waren sie noch da. Jetzt sind sie verschwunden. Zwei Männer mit einer Sänfte sind der Tat verdächtig. Hohe Exzellenz. Der ganz unwürdige Goldschmied Winkan bittet in tiefster Demut, eine Meldung machen zu dürfen. Ich will ihn nicht sehen, er soll heimgehen. Er sagt, es sei dringend und werde Exzellenz großen Nutzen bringen. Lass ihn herein. Allmächtiger Kuan Fu. Was willst du so spät? Allmächtiger Kuan Fu, ich glaube, den Mann zu kennen, bei dem sich die geraubten Götter befinden. Es ist Hu Xin. Mein Nachbar. Dein Feind. An mich, ja, Guan Fu, ich... Höre, Winkan, ich kenne Hu Xin. Du könntest viel von ihm lernen. Er ist weder ein Dieb noch Raub der Götterbilder. Allmächtiger Guan Fu, ich würde nie hier vor Ihrer Herrlichkeit stehen, wenn ich meine Anschuldigung nicht beweisen könnte. Rede. Was hast du beobachtet? Ich befand mich noch in meinem Garten, nicht weit von der Mauer entfernt, als ich zwei Männer kommen sah, die einen Palankin trugen. Am Garten meines Nachbarn hielten sie an. Sie gaben ein Zeichen und Hu Xin antwortete ihnen. Ich sah, wie sie zwei schwere Gegenstände aus der Sänfte nahmen und über die Mauer hoben. Eine Sänfte mit zwei Männern? Zwei Gegenstände? Ja. Irrst du dich auch nicht? Allmächtiger Kuan Fu, ich habe nur erzählt, was ich gesehen habe. Sollte ich mich so in Hu Xin getäuscht haben? Hu Xin hat die Götterbilder in seinem Garten vergraben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. So lass uns zusammen zu Hu Xin gehen. Ja, ein mächtiger Kuan Fu. Halt, warte noch. Verehrter Herr Methusalem? Ja? Sie sind Gelehrter. Haben Sie auch die Gesetze der Gerechtigkeit studiert? Allerdings. Dann sollen Sie jetzt erfahren, wie man es bei uns versteht, Verbrecher zu ergreifen und zu bestrafen. Wollen Sie mich begleiten? Mit dem größten Vergnügen, verehrter Herr Tong Chi. Dann wollen wir jetzt zu Hu Xin gehen. Mach auf, Hu Xin! Ihr, ehrwürdiger Herr, ihr kommt zu mir? Du weißt, warum wir kommen. Oh nein, ehrwürdiger Herr, meine große Niedrigkeit ahnt nicht, aus welchem Grunde Ihr Glanz mein Haus erleuchtet. Winkan, dein Nachbar hat gesehen, wie dir zwei Männer mit einer Sänfte die Götterbilder brachten. Oh, Winkan muss sich irren. Lüge nicht. Du hast die Götterbilder in deinem Garten vergraben? Nein, ehrwürdiger Herr, das ist nicht wahr. Ich schwöre es bei meinen Ahnen. Dein Leugnen nützt dir nichts. Meine Soldaten durchsuchen bereits deinen Garten. Sie werden nichts finden. Warten wir es ab. Du hast recht behalten, Hu Xin. Meine Soldaten haben in deinem Garten die Götterbilder nicht gefunden. Allmächtiger Kuan Fu, es kann nicht sein. Du bist ein Verleumder, Winkan. Ja, aber ich... Jeder weiß, dass Hu Xin ein ehrlicher Mann ist. Ich habe bis jetzt geschwiegen, weil ich es nicht für möglich hielt, dass jemand so schlecht sein könnte. Nun muss ich sprechen. Werden Ihre Gnaden meine Worte anhören? Sprich, Hu Xin, was hast du zu sagen? Ich befand mich noch in meinem Garten, nicht weit von der Mauer entfernt. Nein, du beginnst mit den gleichen Worten wie Winkan. Es ist auch die gleiche Geschichte. Nur, dass die Männer mit der Sänfte nicht vor meinem Garten hielten, sondern vor dem Garten von Winkan. Was? Vor meinem Garten? Ja, sie hoben zwei Gegenstände über die Mauer, die Winkan später in seinem Garten vergrub. Ja, aber ich bin fast sicher. dass es sich um die gestohlenen Götterbilder handelt. Er lügt, allmächtiger Huan Fu. Warum soll ich ihm weniger glauben als dir? Huzin? Ja, ehrwürdigster Herr. Kannst du mir die Stelle zeigen, wo Wing Kan die Götterbilder vergraben hat? Oh ja, das kann ich. So zeige uns die Stelle. Huzin hat bewiesen, dass er ein ehrlicher Mann ist. Meine Soldaten haben die Götterbilder in Wing Kans Garten gefunden. Und zwar genau an der Stelle, die uns Huzin gezeigt hat. Was sagst du dazu, Wing Kan? Ich kann es mir nicht erklären. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Du selbst hast die Tat begangen, deren Schuld du auf deinen ehrlichen Nachbarn schieben wolltest? Gnade, allerhöchster Herr, ich bin unschuldig. Ich weiß nicht, wie die Götterbilder in meinen Garten kommen. Verehrter Herr Tong Chi, gestatten Sie, dass ich ein paar Fragen an Wing Kan richte. Bitte, verehrter Herr Methusa. Höre, Wing Kan, hast du dein Haus heute verlassen? Nein, Herr. Du hast auch nicht mit deinem Mann gesprochen? Nein, Herr. Dann hast du dem Mann auch nicht den Auftrag gegeben, die Götterbilder zu stehlen? Nein, Herr. Du lügst. Ich selber habe dich dabei belauscht. Ist das wahr? So wahr ich hier vor Ihnen stehe, verehrter Herr Tong Chi. Dann wissen Sie auch, warum Wing Kan die Götter stehen ließ? Um seinen Nachbarn Hu Xin zu verderben. Ergreift Wing Kan und bringt ihn ins Gefängnis. Gnade, allmächtigster Guan. Puh, Gnade, Gnade, Sie haben Gnade. Uns sehr geholfen bei der Aufklärung dieses Verbrechens, verehrter Herr Methusalem. Ich würde mich gern noch in meinem Arbeitszimmer mit Ihnen unterhalten. Mit dem größten Vergnügen, verehrter Herr Tong Chi. Da sind Sie ja endlich, verehrter Methusalem. Na, was hat denn unser geschätzter Mandarin und Hausherr noch mit Ihnen zu quasseln? Du bist wohl sehr neugierig, Gottfried, was? Ach, gespannt wie ein Flitzebogen. Also, was hat der liebe Tong Chi gewollt? Zuerst habe ich ihm die Wahrheit gesagt. Die ganze Wahrheit? Ja, alles, was heute Nacht geschehen ist. Gute Gott, ich heft Mut. Immer geraden Kurs, wie sich für einen guten Stürmann gehört, nicht wahr, Mr. Degenfeld? Still, Kapitän. Ich will endlich wissen, wie sich der geschätzte Mandarin dazu geäußert. Er meinte, ich hätte sehr unvorsichtig gehandelt. Ja, da hat er recht. Er wird übrigens erwirken, dass Wing Kan nur in die Verbannung geschickt wird. Ah, das genügt, oder? Wing Kan wird doch ganz von vorne anfangen müssen. Erwartet alles, was der geschätzte Tong Chi von Ihnen gewollt hat? Er hatte noch eine Überraschung für mich. Ach, eine Überraschung? Einen Pass, ausgestellt auf meinen Namen, der es mir und meinen Begleitern gestattet, durch alle Provinzen zu reisen. Thunderstorm, der Mandarin soll leben. Dieser Pass ist wichtig. Da haben Sie recht, Kapitän. Trotzdem wird uns ein anderes Dokument noch mehr nützen. Noch ein Dokument? Ein Teu Kuan, das heißt ein Pass des Bettlerkönigs. Alle guten Geister, wo haben Sie denn den geklaut? Ich habe ihn von Hu Qin, der ihn von seinem Schwiegervater erhalten hat. Der Goldschmied hat mir den Pass geschenkt, aus Dankbarkeit. Bitte nicht, aber großmütig gehandelt. Wie wär's, meine Herr, als wenn du schlafen gingen? Anders muss ich noch ein Kehrte Eten bringen. Sie haben recht, mein Herr. Höchste Zeit, dass wir ins Bett kommen. Wir haben morgen eine Menge vor. Was denn? Wir wollen ins Pektian Chu Fan, ins Haus der 100 Himmelsherren. Das soll das heißen, dass da 100 Jötter drin sind? Ja. Unser Mandarin Tong Chi will uns den Ort zeigen, wo das verabscheuungswürdige Verbrechen begangen worden ist. Wie war der Name? Pektian Chu Fan, Kapitän. Was aber armseliges Chinesisch ja keine einzige Endung ist. Ist doch egal, ob mit Endung oder nicht. Morgen früh jetet in den Tempel. Wir befinden uns hier in der Vorhalle des Tempels, meine sehr verehrten Freunde. Sehr verehrter Herr Tong Chi. Wir freuen uns sehr, dass Sie persönlich die Führung übernommen haben. Nanu, wo ist denn der olle Thronastreck und der Minherr? Ah, die stehen doch drüben, wo? Vor den leeren Säulen. Sehen Sie, Minherr, da haben die beiden gestohlenen Gottheiten gesessen. Ja, Kapitän, da habe sich Restan. Ah, gar kein übler Sitz, was? Hab schon schlechter gesessen, möchte wissen, wie so einem Götzenbild zumute ist. Muss gar nicht so übel sein, angebetet zu werden und Räucherstäbchen unter die Nase zu bekommen. Ne? Ja, es muss sehr herrlich sein. Oh, die Gelegenheit ist ja vortrefflich. Ich werde mich mal auf diesem Platz niederlassen und mir einbilden, dass ich ein chinesischer Götze bin. Ja. So, Mine, wie nehme ich mich aus? Oh, sehr gut. Na, dann folgen Sie doch meinem Beispiel. Ja, mag ich. Ching, ching, Mine. Ching, ching, Kapitän. Seht euch bloß den ollen Turnerstrick und den Mine an. Die spielen beide Jutta. Kinder, oh mein Himmel, so ein Leichtsinn. Ihre Freunde spielen mit ihrem Leben, verehrter Herr Methusalem. Ich hätte Turnerstück für vernünftiger gehalten. Oh, da kommen schon die Männer, die die gestohlenen Götterbilder zurückbringen. Wir müssen den Kapitän und den Mine erwarnen. Zu spät. Da, jetzt kriegen die beiden Stielohren. Sehen Sie, Mine, da kommen welche. Ja, sie kommen. Ja, still, kein Wort. Halten Sie sich ganz steif und ruhig wie eine Bildsäule. Ja. Wir wollen doch mal sehen, ob Sie so gescheit sind zu entdecken, dass wir keine Buddhas sind, wa? Shui, Nimen, Tianze, wer seid ihr, Himmelssöhne? Yuji-o, Yuji-o. Nee, nicht niesen. Oh Himmel, oh Wunder. Diana, Gotti. Es sind keine Himmelssöhne, sondern irdische Menschen. Oh, Wehpotztausend. Diana, Gotti. Oh, nicht, das ist Kneifung, du. Nimm dich in Acht, Herr. Oh, rechtfertige Himmel. Sie bringen uns um. Ja, zurück, ihr Chinesen. Ich werde mich nicht anrühren lassen. Könnt ihr boxen? Wollt ihr meine Fäustung? Fühlen! Ich bin rot, Feldherr! Ich muss zu Ihnen, sonst sind Sie verloren. Halt, bleiben Sie hier, verehrter Herr Methusalem. Wenn Sie Ihnen zu Hilfe eilen, sind Sie auch verloren. Soll ich zulassen, dass man meine Freunde tötet? Man wird Sie zunächst ins Gefängnis werfen. Nun, dann, verehrter Herr Tung-Chi. Wir werden Ihre Freunde aus dem Gefängnis befreien. Ich verspreche es. Sie wollen mich sprechen, verehrter Tong-Chi. Ich wollte Sie fragen, ob Sie einen Zien-Kyo kennen. Das heißt Tausendfuß, nicht wahr? So nennen wir unsere Kriegsschunken, wegen der großen Anzahl ihrer Ruder. Sie werden staunen, welche Schnelligkeit diese Fahrzeuge entwickeln. Verzeihung, aber ich beabsichtige nicht, mit einem solchen Fahrzeug zu fahren. Doch, verehrter Herr Methusalem, und zwar noch heute Nacht. Ein Yao Chang-Ti, ein Steuereintreiber, fährt damit nach Xuyuan. Sie wissen, wo Xuyuan liegt? Nein. Es liegt hoch am Pekiang, wenn man nach Shaoqiu fährt. Ja, das liegt auf unserer Reiseroute. Dieses Schiff ist das schnellste, das ich kenne. Es ist eine vortreffliche Gelegenheit für jemanden, der schnell und sicher weit von hier entfernt sein will. Ich verstehe. Wir sollen von hier fort. Aber nimmt denn ein Kriegsschiff Passagiere mit? Nur in besonderen Fällen, wenn sie dem Kapitän empfohlen sind und wenn die Passagiere einen Pass besitzen, wie ich ihnen einen ausgestellt habe. Ich würde diese Gelegenheit gerne ergreifen, aber Sie vergessen, dass sich meine Freunde noch im Gefängnis befinden. Sie werden sie daraus befreien. Was? Noch heute Nacht? Noch heute Nacht. Das ist die letzte Gelegenheit. Also sagen Sie mir, was ich tun muss. Hören Sie, verehrter Herr Methusalem. Auf dem Tausendfuß befinden sich einige Waren, die ich nach Mitternacht holen lassen will. Warum so spät, wenn die Tore verschlossen sind? Weil, nun, Ihnen kann ich es anvertrauen, weil es Waren sind, von denen niemand etwas wissen darf. Wird man denn Trägern die Tore öffnen? Es wird jemand dabei sein, der einen guten Pass besitzt. Wer? Sie, verehrter Herr Methusalem. Ach, jetzt verstehe ich. Es werden insgesamt 4 Sänften sein und eine Doppelsänfte für Gewehre und Kleider. Was für Gewehre? Es sind Waffen, die ich von hier zum Tausendfuß sende. Und die Kleider? Sind für meine Freunde und mich bestimmt, damit uns keiner kennt. Sie, verehrter Herr Methusalem, werden sich als Mandarin verkleiden. Die Träger sind eingeweiht? Sie werden sie auf dem schnellsten Wege zum Schiff bringen und unterwegs nur einmal halten, nämlich am Gefängnis. Und ich soll Kapitän Turnerstick und den Minherr befreien. Ich hoffe, dass es Ihnen gelingt, wenn Sie genau meine Anweisungen befolgen. Wir sind am Ziel. Dort ist das Gefängnis. Ich wollte, ich könnte euch begleiten, Onkel Methusalem. Nicht nötig, mein Junge. Gottfried und ich schaffen das schon. Und was tue ich, wenn man euch im Gefängnis festhält? Dann lass dich zu Tong-Chi zurücktragen. Aber sei unbesorgt. 2 Mandarine wie wir dürfen das Gefängnis jede Stunde betreten. Also wenn ich ehrlich sein soll, mir ist ganz selbst schlimmer ran zumute. Sei kein Feigling, Gottfried. Gottfried, verbittig mir. Ich bin jetzt der Kuan-Fu-Ziegenkopf. Soll ich versuchen, meinen Chinesing an den Mann zu bringen? Lieber nicht. Sprich so wenig wie möglich. Am besten schweigst du ganz. Gut, ich schweige. Aber Chinesisch. Achtung. Wir sind da. Schuizi, wer da? Zwei Mandarine. Kommen Sie herein. Es sind heute zwei Männer eingeliefert worden, die den Tempel geschändet haben. Zwei Fremde. Ja, allmächtiger Kuan Fu. Führe uns zu ihnen. Das darf ich nicht. Kennst du dieses Siegel? Oh, es ist das des Himmelssohnes. Also sind Sie ein Chönchichoze, ein Vertrauter der höchsten Majestät. Geh voran und öffne die Zelle zu den beiden Fremden. Ja, allmächtiger Kuan Fu. Lass uns allein. Hey, Donnerstag, mein Herr. Wer sind Sie? Nanu, ihr kennt den ollen Methusalem nicht mehr? Sie sind das, Mr. Degenfeld. Hätte Sie beinahe nicht erkannt. Oh, mein Kompliment, mein Herr Degenfeld. Ich hätte Sie nicht in dieser Verkleidung vermutet. Recht wahrige Himmel. Wir müssen uns beeilen. Kommen Sie. Wohin denn? Draußen warten ein paar Senf. Oh, Sie scheinen tatsächlich an alles gedacht zu haben. Ist ja noch nicht alles, Kapitän. Von hier jeder direkte Mann auf Schiff, das uns in ruhigere Gewässer bringt. Ist das wahr? Meine Herr, ich glaub, ich traum. Na, dann wachen Sie mal schnell wieder auf, verehrter mein Herr. Wir müssen nämlich türmen. Los, vorwärts. Offiziell bin ich gekommen, um Sie abzuholen. Halt! Bleiben Sie stehen. Was wollen Sie? Ich bin gekommen, diese Männer abzuholen. Das erlaube ich nicht. Wollen Sie einem Shunchi-Shu-Zi ungehorsam sein? Jedem ganz gleich, welchen Rang er besitzt. Solange es sich um diese Männer handelt. Lassen Sie uns gehen. Ich rufe die Wache. Aus dem Wege! Jetzt weiß ich, woran ich bin. Sie sind gar keine Mandarine. Sie sprechen die Sprache der Gefangenen. Sie sind gekommen, um Sie zu befreien. Sie haben es erraten. Aber Sie werden uns nicht aufhalten können. Wir sind vier gegen einen. Sie vergessen die Wache. Ein Ruf genügt. Sie wollen den Pass des Himmelssohns nicht anerkennen. Vielleicht tut dieses Dokument Wunder. Antiochuan? Sie sind also Schützlinge des Bettlerkönigs? Dann muss ich tun, was Sie wollen. Na also, warum nicht gleich so? Man wird Sie bestrafen, wenn Sie uns gehen lassen. Das wird niemand wagen, wenn ich den Teokuan vorzeige. Ich fürchte, den kann ich Ihnen nicht überlassen, weil ich ihn noch öfter zu gebrauchen gedenke. So bleibt mir nichts anderes übrig, als mit Ihnen zu gehen. Wie heißen Sie? Mein Schulname lautet Yin Xiang. Was? Und Ihr Geschlechtsname? Pang. Ist das wahr? Es gibt viele Chinesen, die diesen Namen tragen. So nennen Sie mir Ihren Stamm. Er heißt Zheng Ho. So habe ich mich nicht getäuscht. Worin, Herr? Erst sagen Sie mir noch, ob Ihr Vater Ye Qin Li heißt. Ja, aber Herr, woher wissen Sie das? Ihr Vater lebt in Deutschland. Er hat mich beauftragt, in China nach seiner Familie zu suchen. O Himmel, o Geist der Welten, Sie sind als Feind zu mir gekommen. Und nun erkenne ich, dass Sie das Glück zu mir geführt haben. So wollen wir hier nicht länger verweilen. Kommen Sie, Yin Qian. Draußen wartet noch eine Überraschung auf Sie. Der olle Methusalem hat nämlich bereits einen Bruder von Ihnen aufgetrieben. Li Angzi mit Namen. Er sitzt draußen in der Sänfte. Kommen Sie, schnell. Chuzi, wer da? Öffnen Sie das Tor. Ich bringe diese Mandarine mit den Gefangenen nach draußen. Onkel Methusalem, da seid ihr ja endlich. Keine lange Begrüßung, wenn ich bitten darf. Rinn in die Sänften, aber Dalli. Alles fertig? Alles klar, Mr. Degenfeld. Dann vorwärts zum Schiff. Der blau-rote Methusalem. Funkspiel nach dem gleichnamigen Buch von Karl May. Fritz Degenfeld, genannt der blaurote Methusalem, war mit seinem Diener Gottfried Ziegenkopf und dem Gymnasiasten Richard Stein nach China gefahren. Er hatte sich erboten, Richard Stein, den Sohn seiner Wirtin, wohlbehalten bei Onkel Daniel in der Nähe von Kanton abzuliefern. Onkel Daniel, den ein abenteuerliches Schicksal nach China verschlagen hatte, hatte Petroleumquellen entdeckt und Richard zu seinem Erben ernannt. Der blaurote Methusalem hatte außerdem geschworen, dem chinesischen Teehändler Ye Qin Li, der jetzt im Hause der Witwe Stein wohnte, Weib, Kinder und Goldbarren mitzubringen, die der Chinese bei seiner Flucht in China zurücklassen musste. Unterwegs schlossen sich den drei China-Fahrern noch Kapitän Frick Turnerstick und der holländische Pflanzer Willem van Aardappelenbosch an. Während Kapitän Turnerstick durch seine chinesische Kleidung und sein Chinesisch, das kein Chinese verstand, auffiel, imponierte Mynheer van Aardappelenbosch durch seine Leibesfülle und seinen gesegneten Appetit. Die Abenteuer, in die die fünf Reisenden verstrickt wurden, rissen nicht ab. Sie nahmen die Besatzung einer Raubdschunke gefangen und befreiten einen Mandarin, der sie in sein Haus in Kanton einlud und ihnen einen Pass ausstellte, wie ihn in China nur sehr hohe Herren besitzen. Noch wertvoller war der Pass des Bettlerkönigs, den der blaurote Methusalem von Hu Xin, einem Goldschmied, erhielt, dem er das Leben gerettet hatte. Zwei Söhne des Teehändlers Ye Qin Li, nämlich Liang Xi und Yin Xian, hatte der blaurote Methusalem bereits gefunden, als er sich mit seinen Freunden an Bord einer Kriegsdschunke begab, die ihn nach Chao Choi bringen sollte. Von dort war es nicht mehr weit bis zu den Besitzungen von Onkel Daniel, dessen Abgesandter Liang Xi war. Fünf Tage später erreichten die Reisenden glücklich Chao Choi, wo sie vom Bürgermeister mit allen Ehren empfangen wurden, wie es sich für so hohe Herren, die einen Pass mit dem Siegel des Himmelssohnes besitzen, gebührt. Am nächsten Morgen erlebten sie eine Überraschung. Alle Judengeister, da sehen Sie mal aus dem Fenster, geschätzter Methusalem. Was sind denn das für Leute? Soldaten, Gottfried, Kavalleristen. Was denn? Bewaffnet mit Keulen und Flitzbogen? Du meine Güte, sollen die uns etwa beschützen? Unser Rang verlangt eine Eskorte. Also wenn ich mir die so betrachte, ich glaube, die brauchen mehr Schutz als wir. Ich glaube, unser chinesischer Freund Yin Xian ist anderer Ansicht. Sehen Sie mal bloß, was der für ihn Gesicht macht. Hat der erleuchtete Gebieter in seinem Land auch so tapfere Krieger? Sind denn diese Leute wirklich tapfer? Über alle Maßen. Ja. Sie fürchten weder den Tiger noch den wild gewordenen Elefanten? Hoffentlich haben wir während der Reise nicht Gelegenheit, ihren Mut zu erproben. Wann wünschen die ehrwürdigen Herren, diese Stadt zu verlassen? Sobald die Reisevorbereitungen abgeschlossen sind. Das ist schon geschehen. Gut, dann wollen wir aufbrechen. Ja. Sie haben es tatsächlich geschafft, geschätzter Methusalem. Wir sind wahrhaftig in Xinhao. Siehst du? Zwar mussten die euren Chinesen schon die Laternen anzünden, um uns ins Jasthaus zu geleiten, aber was macht das schon, wo es hier sowieso nichts zu kicken gibt? Ah, dafür tun mir aber jetzt sämtliche Knochen weh. Ich fürchte, unser Minenherr hat am meisten gelitten. Was denn, wo der die ganze Zeit in der Sänfte gesessen hat? Na, sitzt du mal den ganzen Tag in einer Sänfte, wenn du so dick bist, dass du dich nicht rühren kannst. Wahrhaftig? Da sitzt er vorm Haus und ist eingeschlafen. Oh, ho, ho, ho. Wir müssen ihn aufwecken, es ist bald Zeit zum Essen. Moment, mach ich. Minenherr! Minenherr! Da machen Sie auf! Aufwachen! Oh, nicht. Ich bin gestorben. Was? Sie sind wirklich tot? Ja, ob mein Wort. Schade, jammer schade. Gerade jetzt sind Sie gestorben, wo es Leberpastete mit Reispudding gibt. Oi, was? Leberpastete? Mit Reispudding? Wo? Na also, unser Minenherr ist von den Toten auferstanden. Ja, ich war bestimmt tot. So, so. Aber die nicht in Putenbraten oder eine Sardellensemmel, um sie wieder zu erwecken. Sie können sich also morgen getrost wieder in ihrer Sänfte zusammenrütteln lassen, geschätzter Minenherr. Nee, danke sehr. Ich will nicht getragen werden. Was denn? Ah, ich soll reden. Was reiten wollen Sie? Na ja, also, dann versuchen wir es mal mit Reiten, nicht? Ja. Probieren Sie es mal. Auf, Pferd. Los. Bin ich gespannt. Ja. Ja. Ja. Ist schon runter. Mensch, also das habe ich befürchtet. Der Jaul hat unseren Minenherr abgeworfen. Möchte so ein Brocken auch nicht auf dem Buckel haben. Oh, Moment, mein Herr, ich haben Sie sich verletzt? Oh, mein Herr. Da kommt jemand. Haben Sie sich wehgetan? Oh, Herr Degenfeld, heil erg. Ich bin tot. Dann müssen wir versuchen, Ihre Lebensgeister wieder zu erwecken. Ja. Wir haben noch eine Flasche Raki. Ja. Gib sie mal her. Ja, mit dem werden wir in Ihre Kehrseite einreiben, dann tut sie nicht mehr weh. Raki? Ja. Brandewein? Ja. Oh, war es der Fleisch? Ja, so. Hier, mein Herr, hier. Oh, ich will ihn trinken. Getrunken wirkt er besser, denn gerieben. Ja, halt! Halt, das genügt. Nein, noch ein Schluck, geschätzter Methusalem. Ich sehe, dass sich Ihre Lebensgeister wieder eingefunden haben. Aber wie steht es jetzt mit dem Reiten? Oh, wenn ich den Fleisch tragen darf, dann reide ich besser denn ein Kavallerieoffizier. Gut, wollen wir es morgen versuchen. Wir werden Sie aber auf dem Pferd festbinden, damit Sie nicht wieder abgeworfen werden. Ja, ich will auf das Pferd gebunden sein. Ich werde morgen wieder Sturmwind reiten mit dem Fleisch. Hören Sie, lieber Methusalem, ja. Sie machen Ihnen Ihr Gesicht wie ein Joltsucher. Oh. Was wollen Sie hier eigentlich entdecken? Etwas sehr Wichtiges, Gottfried. Hier in der Gegend muss nämlich das Vermögen unseres guten Jekin Ling vergraben sein. Alle Juden, Jester. Und das sagen Sie erst jetzt? Ja, aus welchem Grunde sollte ich es vorher gesagt haben? Na, Hauptsache, Sie kennen den genauen Ort. Herr Jekin Lee hat mir einen Plan mitgegeben. Danach werden wir das Gold finden, wenn es noch vorhanden ist. Reine Gold? Ja, Gold und Silberbarren. Wie viel? Nach deutschem Geld ungefähr 100.000 Mark. Junge, das genügt. Was meinen Sie, wie viel Bier man dafür kriegt? Wie wäre es, wenn Sie mir als Universalerben einsetzen? Ja, das Gold erben doch die Kinder von Jekin Lee. Vom Teehändler bei uns zu Hause. Ja, zwei Söhne haben wir ja bereits. Wie steht es mit den beiden Töchtern? Ja, um die kümmern wir uns später. Zunächst wollen wir erstmal Richard bei Onkel Daniel abliefern. Aber den Schatz, den nehmen wir vorher. Ja, wir werden die Stelle noch vor Abend erreichen und dann im nächsten Ruhehaus die Nacht verbringen. Unser Tagesmarsch ist beendet. Hier werden wir übernachten. Sind wir hier richtig, oder Methusalem? Psst, nicht weit von dieser Brücke. An der anderen Seite der Bodensenke muss die Stelle sein, die wir suchen. Was? Ah, nanu. Was ist denn da los? Unsere Soldaten haben einen Chinesen aufgegriffen und schlagen wütend auf ihn ein. Aufhören! Was hat euch dieser Mann getan? Er hat einen halben Mond auf seiner Jacke. Und was bedeutet dieses Zeichen? Der Mann ist ein QIC, ein Teufelssohn, den wir totschlagen müssen. Was hat er euch getan? Nichts, aber alle QIC müssen erschlagen werden. Wer hat euch das befohlen? Der Kaiser, der ein Sohn des Himmels ist. Könnt ihr mir das beweisen? Beweisen? Nein, aber alle guten Untertanen kennen den Befehl. In meinen Augen ist ein QIC genauso ein Mensch wie ein Buddhist. Ihr werdet ihn nicht erschlagen. Sie sind ein hoher Herr, aber ein Fremder. Wir müssen sie begleiten und beschützen. Aber wenn es sich um einen QIC handelt, dürfen wir ihnen nicht gehorchen. Ihr werdet diesen QIC sofort freilassen. Nein, Herr, wir werden... Donnerwetter, die saß. Ihr schreibt eine gute Handschrift, Ola Methusalem. Nanu, der scheint noch nicht genug zu haben. Feste Kapitän, geben Sie es ihm. Oh, hier bleibst du sitzen. Und wenn du es wahrgäng solltungst, dich zu rühren, dann fress ich dich mit Haut und Haaring auf. Herr Methusalem, wie heißt Soldat auf Chinesisch? Ping, ping, ping. Denkst du etwa, wir müssen Respekt vor dir haben, weil du ein Ping bist? Da hast du falsch kalkulierend. Wenn du nur mit der Wimper zuckungst, reib ich dich zur Parmesankäsung und streu dich auf die Makaronings, du Ping, du Doppelping, du Ping-Pong-Pong, Ping-Pong. Na also, der Ding ja wieder mal wie am Schnürchen. Der Gefangene ist frei. Allah segne die Taten ihrer Hände und die Stapfen ihrer Füße, hoher Gebieter. Sie haben mich gerettet. Machen Sie das Maß Ihrer Gnade voll, indem Sie mir erlauben, mich zu entfernen. Sind Sie nicht sicher, dass Ihnen unterwegs nichts Ähnliches begegnet? Ich kehrte in dieses Haus ein, um auszuruhen. Statt der Erquickung hätte ich fast den Tod gefunden. Wenn ich das Haus verlasse, bin ich vor Nachstellungen sicher. Dann gehen Sie und hüten Sie sich vor unseren Begleitsoldaten. Ich danke Ihnen, hoher Gebieter. Da geht er hin und singt nicht mehr. Ja. Wie spät ist es jetzt, Gottfried? Kurz nach 4. Was haben Sie vorgeschätzt, Herr Methusalem? Es wird erst nach 8 Uhr dunkel, also haben wir noch genug Zeit zum Nachforschen. Sobald ich gegangen bin, verstehst du, kommt ihr mir einzeln nach. Sag Richard, dass wir uns unter dem großen Gingobaum treffen, dessen Spitze du über den anderen Wipfeln aufragen siehst. Geht in Ordnung. Wir treffen uns unter dem großen Gingobaum. Methusalem! Nicht so laut, Richard! Also, wo ist der Schatz, Ola Methusalem? Wir sind an Ort und Stelle, Gottfried. Hier soll ein Schatz vergraben sein? Yekin Lee hat eine Zeichnung angefertigt. Hier, seht ihr? Aha. Die genau auf dieses Gelände passt. Mhm. Das hier, wo wir hier stehen, ist der riesige Gingobaum. Ja, nicht wahr? Daneben sind ein Eisenholzbaum und ein Maulbeerbaum eingezeichnet. Das stimmt auch, ja. Sie führen nach Westen zu dem mohammedanischen Tempel. Mhm. Nicht weit davon, siehst du? Ja. Ist eine Ruine. Mhm. Dort muss der Schatz vergraben sein. Aber wo? Ja, na, kommt nur mit, aber leise, ja. Wir wollen uns hinschleichen. Ja, hier, seht ihr. Hier ist der mohammedanische Tempel und dort ist die Ruine. Ja, und hier, seht ihr die 6 Steine? Ja, das ist... Die zusammen ein Rechteck bilden. Ah. Die müssen wir entfernen. Och, das ist aber leichter gesagt als getan. Versuch es mal, versuch es mal. Warte, Gott, warte. Hilf dir. Hilf ihm, Richard, hilf ihm. Ja. So. Nummer. Oh Gott, das sind Dinger schwer. Ja. Oh, ja. Noch ein. Ah. Ist noch nichts zu sehen. Nein, nichts. Pass auf, Gott, bring! Ja. Oh, Moment! Was haben wir getan? Na, beinahe aufs Bein, du. Also, pass auf. Den hätten wir auch. Und die beiden da. Jetzt. So. So ist gut. Und jetzt? Jetzt was sieht er noch nicht? Der Größte hier. Noch nichts. So ist gut. Ja. Und mit Methusalem. Was denn? Gott, wird alles geschafft. Was seht denn meine entzündeten Augen? Da glänzt doch was. Mensch, das sind Joldbarren, wenn ich mich irre. Red nicht zu viel, wir müssen uns beeilen. Wohin mit die Joldbarren? Hier in die Säcke kommt. Also los. Ah, habe ja nicht gewusst, dass Jold so schwer ist. Habe auch noch nicht so viel in der Hand gehabt. Mensch. Habt ihr alle? Ja, dann noch. Komm, ja, so. Jetzt komm. Also, dieser Teil der Aufgabe wäre also auch glücklich gelöst. Der Jold ist verpackt. Was nu? So schnell wie möglich zurück, aber vorsichtig. Ja. Danke, Kia. Was wollt ihr hier? Weg mit der Flinte. Sonst trifft dich eine Kugel. Was haben wir getan, dass du uns angreifst? Ihr teilt euch das Grab unseres Marabut. Was habt ihr hier zu graben? Seid ihr ein Hoai, Hoai? Ja. Dann habt ihr keinen Grund, uns feindselig zu behandeln. Wir achten euren Glauben und ihren Mohammed als euren Propheten. Und doch grabt ihr diese heilige Erde auf. Nicht um sie zu entweihen. Wir sind Christen. Wenn das wahr ist, sind wir Freunde. Wir verehren beide einen wirklichen Gott. Und Mohammed und Jesus sind seine Propheten. Also lasst uns Frieden schließen. An eurer Kleidung erkenne ich, dass ihr aus einem fernen Land kommt. Sicher habt ihr einen Pass bei euch. Ich habe einen großen Quan des erhabenen Herrschers. Den großen Quan? So hast du mich belogen. Den großen Quan bekommt nur ein Chinese. Man hat ihn mir aus Dankbarkeit gegeben. Ich werde das untersuchen. Jetzt folgt mir. Kommt mit zum Einkehrhaus. Dort sind Soldaten, die einen meiner Leute töten wollten. Er ist ihnen entkommen und hat uns geholt, damit wir die Soldaten bestrafen. Was? Der ist es? Er hat ja auch erzählt, auf welche Weise er der Gefahr entronnen ist. Ein seltsam gekleideter Mandarin hat ihn in Schutz genommen. Ja, das war ich. Du? Ja. Ich hoffe, du sprichst die Wahrheit. Du brauchst mich nur dem Mann gegenüberzustellen. Warte, bis wir im Einkehrhaus sind. Kommt mit. Gut. Jetzt geben wir unsere Helden Fersengeld. Wer weiß, ob wir die jemals wiedersehen werden. Wohl kaum. Ein Glück, dass unsere tapfere Eskorte nicht auch noch unsere Pferde und die Packtiere mitgenommen haben. Dazu haben sie sich nicht die Zeit gejünt. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und ein langes Leben. Und uns einen Ausweg aus der Tinte, in die wir jetzt geraten sind. Nur ruhig, Blut. Schau, dort kommt der Anführer der Mohammedaner mit dem Mann, den wir befreit haben. Ja. Kennst du diese Herren? Es sind meine Wohltäter, die mich vom Tode errettet haben. Ich sehe, ihr habt die Wahrheit gesprochen. Gestatten Sie, dass ich mit meinen Gefährten unseren Ritt fortsetze? Sie kennen den Weg. Liang Xi wird uns führen. Ja, gern, Herr. Ihre Soldaten sind geflohen. An ihrer Stelle mag Ihr Schützling bei Ihnen bleiben, den Sie vor dem Tode errettet haben. Seine Anwesenheit wird Ihnen mehr nützen als ein Heer feiger Soldaten, wenn Ihnen unterwegs streitlustige Leute begegnen. Ich danke Ihnen. Reiten Sie in Allahs Namen. Möchte bloß wissen, was unser Methusalem die ganze Zeit mit unserem neuen Führer zu quasseln hat. Bist wohl sehr neugierig, was, Gottfried? Bei dem ist abzuhelfen. Was meinst du? Werde mal ein bisschen meine Lauscher ausfahren. Ich reite vor. Na, reite mal. Ach, Mensch, verdammter Gaul. Sie wohnen also in einem Dorf zwischen Kunyang und Kuetong? Ja, nicht weit von Hu Tsingting entfernt. Wir werden durch den Ort reiten. Ihre Familie wird sich freuen, Sie so schnell wiederzusehen. Ich habe keine Familie. Das heißt eigentlich doch. Ich habe eine Frau mit zwei Töchtern in mein Haus aufgenommen. Der Mann der Frau musste fliehen, obgleich er unschuldig war. Solche Fälle scheinen in China öfter vorzukommen. Leider, Herr. Wer bei einem Aufruhr auf der Straße angetroffen wird, den ergreift und bestraft man, ohne die wirkliche Schuld zu untersuchen. Und die Verwandten müssen dieselbe Strafe erleiden. Und die Frau hat nie wieder etwas von ihrem Mann gehört? Leider nicht, Herr. Ist ihr Stammname etwa Zheng Ho? Ja, Herr. Und ihr Geschlechtsname Pang? Allerdings. Dann war der Mann dieser Frau, die Sie aufgenommen haben, ein Kaufmann namens Ye Kin Li. Sie sagen es, Herr. Und die Frau heißt Hao Keu. So ist es. Dann können die Töchter nur Mei, Pao und Sim Ming heißen. Hoher Gebieter, wie kommt es, dass Sie alle diese Namen kennen, obgleich Sie fremd in diesem Lande sind? Freunde! Ich habe soeben erfahren, wo sich die Frau und die Töchter unseres verehrten Ye Kin Li aufhalten. Herr, Sie haben unsere Mutter und unsere Schwestern gefunden. Wo halten Sie sich versteckt? Reden Sie, erleuchteter Gebieter. Sie leben in einem Ort nicht weit von hier entfernt. Kuai Tsi. Ja, Herr? Sie reiten voraus und holen die Frau und ihre beiden Töchter. Wir treffen uns in dem nächsten Ruhehaus. Ja, Herr. Da hätten wir glücklich alle beisammen, was, oder Methusalem? Die ganze Familie Ye Kin Li, Mutter, Söhne und Töchter. Nur das geschätzte Familienoberhaupt fehlt. Ja, wir haben wirklich Glück gehabt, Gottfried, dass wir alle so schnell gefunden haben. Oh, aber wir dürfen das Wichtigste nicht vergessen, das Filiolt. Denke, der hochverehrte Ye Kin Li wird uns einen hübschen Finderlohn zahlen. Ja, du denkst schon wieder ans Bier, Gottfried. Stimmt, Ola Methusalem, stimmt. Ich zähle im Geist schon die Mollen, die ich dafür kaufen kann. Noch sind wir nicht in Deutschland, sondern mitten in China. Aber das eine steht jetzt schon fest. Mit dem Trinken ist Schluss. Wenn wir zurückkommen, dann wird gearbeitet. Gut, warten wir ab, bis wir wieder in Deutschland sind. Zuerst müssen wir Richard noch bei Onkel Daniel abliefern. Wo ist es, mein Herr Methusalem? Bin ich nicht gut gereden? Ja, alle. Achtung, mein Herr. Sie haben sich sehr schnell dran gewöhnt. Ja, ich möchte am liebsten ganz in China bleiben. Na ja, da kaufen Sie Onkel Daniel sein Geschäft ab. Dann sind Sie Millionär und Ölfürst. Ja. In Olifürst? Der mein Herr von Artabellenboss, in Oliprinz. Ja. Hey, was ist denn da los? Was ruft man da, Herr Wirt? Es scheint jemand zu kommen, den die Leute kennen. Wer? Der T.U. Oh, Herr. Ach, der Bettlerkönig. Er wird hier übernachten. Das tut er immer, wenn er nach Hu Tsingting geht, um Herrn Saitanai zu besuchen. Ah, was tut er dort? Der T.U. und Herr Saitanai sind gute Freunde. Ah. Ach. Entschuldigen Sie, hoher Herr, aber ich muss hinaus, um den T.U. zu begrüßen. Ja, ja. Willkommen, erlauchter Gebieter. Ich komme, um diese Nacht bei Ihnen zu bleiben. Sind die Stuben frei, die wir gewöhnlich bewohnen? Leider nicht. Ich habe sie diesen huldvollen Herrn gegeben, da mir Ihre Ankunft nicht bekannt war, hoher Beschützer. Dann werden wir in anderen Räumen schlafen. Das werden wir nicht zulassen. Der mächtige König der Armen und Notleidenden soll nicht unsertwegen auf die gewohnte Bequemlichkeit verzichten. Wir treten ihm gerne die Räume ab, die er zu bewohnen pflegt. Sie wissen, wer ich bin? Man nannte mir Ihren Namen, aber ich hörte schon vorher, welche Ehrerbietung man Ihnen zu zollen hat. Dann werden Sie auch gehört haben, dass der Theo niemals die Gesetze der Höflichkeit verletzt. Sie kommen aus einem fernen Land und dürfen erwarten, überall gastlich aufgenommen zu werden. Darum kann ich Ihr großzügiges Angebot nicht annehmen. Wir möchten nicht noch höher in Ihrer Schuld stehen. Meiner Schuld? Sie haben uns bereits mehr als einmal aus einer gefährlichen Lage errettet. Wir brauchten nur Ihren Kuan vorzuzeigen und... Sie besitzen meinen Kuan? Hu Xin, Ihr Schwiegersohn, hat mir den Pass gegeben. Dann müssen Sie Hu Xin einen großen Dienst erwiesen haben. Mein Herr, ich freue mich, Ihnen hier begegnet zu sein. Darf ich fragen, wohin Sie reisen? Wir wollen nach Hu Xingting. Etwa zu Herrn Satanai? Wir bringen ihm seinen Neffen. Demnach sind Sie der Besuch, den mein Freund seit langem erwartet. Ja, wir haben eine lange Reise hinter uns. Von nun an stehen Sie unter meinem Schutz. Ich werde Sie und Ihre Gefährten sicher nach Hu Xingting geleiten. Hoher Gebieter, dort vor uns liegt Hu Xingting. So sind wir endlich am Ziel. Ja, wir seien am Ziel und geloving seien alle Buddhangs. Hm. Was für eine Sprache spricht der hohe Herr? Das soll Chinesisch sein, verehrter T.U. Oh, das riecht gut hier. Ja, ich glaube, der Petroleumgeruch ist ein ausgezeichnetes Mittel gegen die Auszehrung, geschätzter Miner. Wenn ich so schwach wäre wie Sie, würde ich für immer hier bleiben. Ja, ich bin schwach, sehr schwach. Und ich bleib darum hier. Sie hätten sich übrigens keinen besseren Tag für Ihre Ankunft aussuchen können. Sie meinen, heute ist ein besonderer Tag? Herr Satanai hat heute Geburtstag. Ah. Das ist auch der Grund, warum ich meinen Freund besuche. Ja, das nenne ich eine Überraschung. Was, Ola Methusalem? Der TU hat recht. Wir hätten uns keinen besseren Tag aussuchen können. Onkel Daniel bekommt das beste Geschenk, das ich wünschen kann. Nämlich dich, Richard. Ja. Liangxi. Ja, Herr? Warum sieht man hier keinen Menschen? Der ganze Ort ist ja leer. Jetzt um die Mittagsstunde sind alle Leute in ihren Häusern. Es ist zu heiß. Und Herr Saitainai? Herr Saitainai ruht in seinem Haus, oben auf dem Berg. Dann weiß ich, was wir jetzt machen. Wir überraschen Onkel Daniel. Wir reiten heimlich zu seinem Haus und dann... Und dann bläst ihm der liebe Jottfried in Geburtstagsständchen auf seiner Oboe. Hohe Herren, wir sind am Ziel unserer Reise. Wir stehen vor dem Haus des sehr verehrten Herrn Saitainai. Dort ist die Veranda. Wir wollen uns in einer Reihe aufstellen. Ja, fair. Ja. In der Reihe. Mr. Methusalem, sind ausgerichtet wie eine Kompanie Seekadetten. Nur der Bauch von unserer Mina passt nicht in die Richtung. Ich hab keinen Bauch nicht. Ich bin schlank. Schlank wie ein Tann. Alles fertig? Ja, fang an, Gottfried. Mach ich. Wollen wir singen? Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Hoher Herr, ich habe Besuch mitgebracht. Sie, Liangxi? Sie sind zurück? Ja, da ist ja auch der TU. Lieber Freund, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ja, wer sind denn diese Fremden? Hoher Gebieter, ich werde sie Ihnen vorstellen, denn ich lernte sie zuerst kennen und verdanke Ihnen mein Leben. Ich freue mich, wieder einmal Europäer zu sehen. Dieser Fremdling ist ein hoher Herr und trägt den Kriegsnamen Methusalem. Ja, freue mich. Daneben steht sein Diener Gottfried, der sie mit seiner Oboe erfreut hat. Jawohl, habe ich. Der Herr, dem es beliebt hat, die Kleidung eines chinesischen Mandarins anzulegen, ist der Seekapitän Frick Donnerstag. Ching, ching. Ai, ai. Und dieser gewichtige Fremdling heißt Willem van Art Appelsboos und kommt aus Holland. Ja, ja. Ich will all das Oli kaufen. Was? Sie wollen mein ganzes Öl kaufen? Ja. Warum denn nicht? Man kann nicht endlich nach Europa zurückkehren. Herr Stein, darf ich Ihnen diesen Jüngling vorstellen? Lieber Onkel, ich bin Richard, dein Neffe. Was denn? Ja. Mein Neffe? Ja, ja, du, Neffe. Du bist Richard? Ja, Onkel. Ja. Hier, Herr Methusalem hat mich zu dir gebracht. Mein lieber Herr Methusalem, ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Auf jeden Fall sind Sie und Ihre Freunde meine Gäste. Wir wollen meinen Geburtstag und Richards glückliche Ankunft gebührend feiern. Guten Morgen, Herr Degenfeld. Guten Morgen, Herr Stein. Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Guten Morgen. Schon munter? Ja. Kann ich gar nicht sagen, wie ich mich freue, dass Sie Richard hierher gebracht haben. Das freut mich. Weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Aber Herr Stein, es gibt keinen Grund zu besonderer Dankbarkeit. Wir haben Ihren Neffen hierher gebracht und genießen Ihre Gastfreundschaft. Wir sind dazu quick. Oh, noch lange nicht, lieber Herr Degenfeld, noch lange nicht. Ihr Besuch hat meinem Leben eine erfreuliche Wendung gegeben. Nachdem ich vorhin mit diesem Herrn gesprochen habe. Guten Morgen. Da sind Sie ja, mein Herr. Wir haben Sie heute Morgen schon überall besucht. Ja, möchte schrecklich gerne wissen, wo Sie die ganze Zeit gesteckt haben. Eden? Ja, heute früh. Tun bin ich abgestanden. Natürlich sind Sie aufgestanden. Und dann? Ja. Tun bin ich weggegangen. Warum sind Sie weggegangen? Warum? Weil ich das ganze Oli kaufen will. Was? Das ist doch nicht Ihr Ernst, mein Herr. Ich mag es doch. Ich kaufe alle Oli und heel hot Zingting. Alle Judengeister, alles Öl und ganz hot Zingting. Mein Herr war ein Artappelenboss. Artappelenboss hat mir alles abgekauft und ich kann mit Ihnen nach Europa zurückkehren, in die alte Heimat. Gratuliere, Herr Stein. Oh, Onkel Daniel, so eine Überraschung. Na Mensch, da ist ja alles in Butter. Ja, dann können wir sofort angerlichten, Kurs Europa. Ja, meine lieben guten Freunden, ich muss hier bleiben, reist mit Gott. Und denkt samtäts an üs wacke Adabellenboss. Ja, wir werden immer an Sie denken. Ja, ja. Mein Herr. Ja, bei jeder Molle, die wir auf Ihre Gesundheit trinken. Ja, schäm dich, Gottfried. Na, was haben Sie denn gegen Ihre Molle, geschätzter Methusalem? Wir trinken sie doch zum Andenken an einen guten Freund, nicht? Wenn wir wieder in Deutschland sind, wird gearbeitet und nicht getrunken, verstehst du? Ja, gut, wenn es durchaus sein muss. Sie können beide bei mir im Geschäft mitarbeiten. Oh, einverstanden, Herr Stein. Na denn, Prost! Es ist zwar kein deutsches Bier, sondern nur chinesischer Reiswein. Hauptsache, was Alkoholisches. Oh. Prosit, meine Herren! Prosit! Auf eine gute Heimkehr! Prosit! Gesundheit, meine Herren! Sie hörten Der blau-rote Methusalem, Hörspiel von Kurt Fetake, nach dem gleichnamigen Roman von Karl May. Die Sprecher waren Alexander Golling, Frank Scholze, Hannes Tannert, Rudolf Siege, Helmut Wüstmann, Annette Roland, Kurt Reich, Robert Rathke, Alfred Querbach, Eberhard Krug, Hans-Ulrich Bach, Wolfgang Reinsch, Herbert Schimkat, Hans Gogell, Gerd Keller, Hans Röhr, Eberhard Steib, Werner Kusch, Wolfram Ortmanns, Ernst Schröder, Hans-Joachim Seid, Hans Schäffer, Gerhard Remus, Rolf Hübner, Karl-Heinz Schilling, Lothar Schock und andere. Musik Max Roth. Ton Liane Meiser, Technik Roland Seiler. Regie Lothar Schluck. Produktion Südwestfunk 1965.